Das Light Medium. Ja, hallo zur nun schon zweiten Ausgabe von Das Light Medium. Wir haben uns hier heute feierlich versammelt, um über unsere Top 5 Serien, ich hätte fast gesagt TV-Serien, aber es gibt ja fast gar keine anderen Serien, würde ich mal fast denken, zu quatschen. Und mit wir meine ich natürlich die beiden besten Podcast-Mädels, die es grundsätzlich überhaupt in Deutschland gibt, Frieda und Maria, die beiden Mädels von Ein Mops kam in die Küche. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Danke. Hallo. Ach ja. Ich bin so traurig. Entschuldigung. Ja. Du bist traurig? Nein, nichts. Meine Stimme ist einfach und so. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich auch tatsächlich ein bisschen, war ich schon das Längere nicht mehr. Aber das würde ich sagen, das versendet sich nach einer Zeit. Oder wir trinken wie Ricky einfach wieder Alkohol. Ich bin dabei. Wieder ist uns da um einiges voraus. Die wirklich erste Frage, die nervt mich schon seit, ich möchte fast sagen, seit Jahrzehnten. Ist es euch auch so schwer gefallen, einfach nur 5 Serien zu komprimieren, quasi das Elixier eurer TV-Gelüste herauszufiltern? Ich habe bis heute nochmal alles umgeworfen und bin jetzt zu Unsere kleine Farm und die Lindenstraße ganz konservativ gewechselt. Ey, mit unserer kleinen Farm. Ja. Ey, mit unserer kleinen Farm hättest du mein Herz sofort gewonnen. Echt? Ich glaube, der Pocho, wenn ihr den kennt, der guckt auch ab und zu Unsere kleine Farm. Mit dem hatte ich ja auch das Vergnügen in der Nachtsendung. In der Nachtsendung? Ja. Anonyme Sophies treffen sich nachts. Naja, in dem Fall war es ja fast nur einer. Aber der war für 10 besoffen. Ja. Und penetrant für 10. Gleich macht er den Stream aus. Oh Gott, der sendet wieder. Ricky, im Grunde genommen liebe ich dich, ja. Passt. Ja. Entschuldigen Sie die technische Störung. Ich habe mir überlegt, bevor wir zu unserem Platz 1 kommen, lass uns doch mal so ein paar Serien dann noch droppen. Einfach nur mal so hinrotzen. Ja, habe ich auch. Genau, ne? Die uns eigentlich noch so umtrieben haben, die es nicht ganz in die Top 5 geschafft haben. Wer möchte denn von euch anfangen mit eurem ersten fünften Platz? Ich möchte noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar fand ich es erstaunlich schwer, 5 zu finden, aber eher so andersrum. So, ach, ich hab die da wirklich reingehört. Also so irgendwie. Ja, weil ich bin ja eigentlich eher so ein krasser Filmnerd. Also ich gucke auch mega viele Serien. Aber bei jeder Serie fiel mir dann so eine Sache ein, so, ach nee, eigentlich, das fand ich dann, ach nee, da habe ich irgendwie auch gehört, die zu gucken. Also ich fand es eher andersrum so ein bisschen schwierig. Wobei die ich jetzt gefunden habe, da stehe ich schon voll dahinter. Aber komisch, ne? Ich fand das auch gar nicht so leicht, weil wenn du dir vorstellst, was du vielleicht vor 8 Jahren geantwortet hättest, was man da gerade geguckt fand vor oder zwei Wochen. Fand. Ja, oder so. Aber ich überlege, also ich weiß, ich fand zum Beispiel Haus mega gut. Mhm. Und da hat bei mir so richtig so das Serienfieber irgendwie angefangen. Würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr in meine Top 5 nehmen, weil ich einfach andere Serien mehr und lieber gucke. Aber ich glaube, wenn wir die Sendung vor 6, 8 Jahren gemacht hätten, also 6 vielleicht, da hätte ich auf jeden Fall zum Beispiel Haus erwähnt. Die Serienlandschaft hat sich ja grundsätzlich verändert. Die ist total. Ja fast sind ja im Prinzip langgezogene Kinofilme. Und das fing eigentlich, möchte ich nicht drüber reden, weil ist bei mir in den Top 5. Naja, ich meine, können wir ja along the way dann. Können wir along the way können wir dann erklären, wie toll Serien geworden sind. Aber ich bin auch tatsächlich, um mal mich direkt zu diskreditieren für dieses Format, eigentlich eher der Filmgucker, aber gucke natürlich auch Serien nebenbei, ja. Wer will anfangen? Ich. Naja, ich dachte, bevor jetzt keiner was sagt. Wir fangen mit der Nummer 5 an, oder? Mhm, richtig. Ja. Okay, also eine Sache, die Frieda und ich vorher auch besprochen haben und wir, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen angekratzt haben, ist, aber ich sag's jetzt quasi nochmal für die Hörer. Also das sind jetzt nicht die 5 Serien, von denen wir denken, das sind die besten, die je gesendet wurden, oder? Sondern das sind jetzt die 5 Serien, die wir am tollsten fanden. Ja. Also ganz subjektiv. Und wer meine 5 nicht auch als 5 hat, ist halt ein Idiot. Aber ne? So. Okay. Und ihr werdet auch gleich verstehen, warum ich das nochmal sage, wenn ich meinen Platz 5 nenne. muss ich schon selber lachen. Egal. Auch tricky auch, weil der kennt den Witz. Steinschere Spiel. So, also Platz 5 ist bei mir OC California. Oh, ja. Ein Traum. Kann ja schon mal gut gar nicht mal so mitreden. Ja, naja, dann. Ach, dann muss ja nur ich reden, schade. nee, also die ist bei mir echt mit drin gelandet, weil die, das war so ein richtig schönes Guilty Pleasure und auch für mich so die erste Serie gewesen, glaube ich, die ich so richtig krass immer geguckt habe. Also klar hat man vorher schon im Fernsehen auch sehr geguckt, aber da, das war die erste, wo ich immer wusste, wann die immer kommt und da wollte ich wissen, wie es weitergeht und was ist jetzt eher mit ihm und ich wusste schon damals, dass das Guilty Pleasure ist, also mir war es schon damals immer ein bisschen peinlich. Aber ich habe einen Kumpel, der es tatsächlich guckt, immer noch, der hat sich die ganzen Staffeln geholt auf DVD. Ich habe nämlich damals auch, in der Firma, in der ich damals gearbeitet habe, waren auch eine Menge Männer, die das geguckt haben. Und ähnlich über Sex in the City, ne? Nee, ah ja, naja, ich fand es bei der noch mehr. Okay. Irgendwie. Ich glaube, weil alle konnten irgendwie so Seth durchwinken, so als, ja, ist halt ein cooler Typ und so. Bei Sex in the City war ja genau niemand cool, oder? Ich mag die halt nicht. Egal. Auf jeden Fall OC California. Lass wieder nicht die Nummer 1 wegnehmen, von daher sage ich dazu. Magst du mich ein bisschen panisch lacht und schnell was tippt? Die Tagesschau, geht immer. Ja, genau. Ja, OC California, ich weiß gar nicht, ob wir auch kurz was zum Inhalt sagen. Superreiche Leute, einer wird adoptiert, der krass nicht dazugehört, verliebt sich in, also jeder verliebt sich mal in jeden und hat auch mal mit jedem was, wie es so ist bei mehreren Staffeln. Ansonsten spielt es halt in Kalifornien in einem jugendlichen Setting. Also mit Jugendlichen? Was quatsch ich eigentlich? Naja, und alle sind halt so reiche, versnobte. Ja, es sind alles so superreiche, die haben dann halt auch ihre Villen und am Wasser und dann wird aber einer adoptiert, der irgendwie aus einem Armviertel kommt und der, glaube ich, soll so ein bisschen den Zuschauer repräsentieren und wir sehen das alles so ein bisschen durch seine Augen, glaube ich, und dem passiert natürlich auch nur Scheiße und der verliebt sich gleich in die Reicheste und dann gibt's noch Intrigen und die Mütter und die eine, und dann wird die gestorben und die Vögel und man sieht aber nichts, weil es ist eine sehr für Jugendliche, aber irgendwie, die hat mich so gekriegt, das Zwischenmenschliche. Nicht etwa Seth Cohen. Oh, Seth Cohen war so unfassbar dermaßen der Traum meiner FSK ab 18 Nächte. Oh, der war super. Auf den stehe ich heute übrigens gar nicht mehr. Also wenn ich ihn jetzt noch einen Film sehe, das da aus dem bin ich wirklich rausgewachsen. Den finde ich nicht mehr heiß. Aber damals war der genau der Typ Mann, auf den ich stand. Guckst du das denn heute? Mein Vater mal heiß. Was? Wie mein Vater? Was? Also, Chris hat gefragt, ob du es heute noch guckst und ich habe gesagt, ich fand den Vater immer heiß. Sandy, okay. Nee, der hatte so ein fleischiges Gesicht und ich gucke das nicht mehr, weil es läuft nicht mehr. Also, es läuft nicht mehr. Hat einer von euch das geguckt? Wie fandet ihr das? Ich habe es wegen dir geguckt, weil du mich dazu getrieben hast. Und wie fandest du es? Eine Zeit lang gut. Aber ich habe irgendwann den Anschluss verloren. Also ich habe irgendwie, ich weiß nicht, habe ich sogar von dir mal eine Staffel bekommen? Also ich weiß, ich habe es mal, also die erste Staffel auf jeden Fall gesehen. Aber dann irgendwann finde ich ein Problem, was viele Serien haben, dass die irgendwie, wenn die erfolgreich sind, kein Ende finden. Einfach kein, ja, an einer Stelle, wo es sich vielleicht lohnt. Die war auch zum Schluss wirklich nicht mehr gut. Also die ersten beiden Staffeln sind auch gut, zum Schluss ganz verworren. Und dann versuchen sie auch irgendwie lesbische Situationen reinzubringen, um das, aber man hat so gemerkt, das war nur um die Sache am Laufen zu halten. Hier Olivia Wilde kam dann zum Schluss dazu. Ja? Ja, als lesbische. Sehr schön. Oh. Ja, naja, und dann ist genau, es spielt halt am Anfang so in so einem Highschool-Setting und da ist es irgendwie noch ganz interessant und später wird es dann so ein bisschen wirr und dann auch mit Drogen und das nimmt den aber keiner mehr ab. Aber trotzdem, die Serie hat mich sehr lange beglitten und ich gucke sie jetzt übrigens gar nicht mehr, aber sie ist deswegen trotzdem in meinen Top 5 gelandet, weil ich irgendwie angefangen habe mit ihr und die hat mich damals echt gefesselt. Das ist ja so das OC California der 2000er, oder? Das Beverly Hills 90210, sorry. Ja, ich glaub, du hast recht. Ich war eigentlich schon zu alt, als ich angefangen habe, die zu gucken dafür. Also ich war gar nicht die Zielgruppe, aber irgendwie sind wir da alle drauf hängen geblieben. Okay. Ich kann leider nichts zu sagen. Ich hab, nee. Ist nicht schlimm. Nicht so meine Welt. So, wer möchte jetzt? Ich kann machen. Ja, mach mal. Oder bist du fertig? Fix und. Klar. Bei mir auf Platz 5 ist auch, also bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das, aber ich muss eine Lanze für diese Serie brechen einfach. Supernatural. Ja. Supernatural. Gucke ich gerade extrem viel. Ich habe das immer, ich habe angefangen, also soll ich zu Supernatural was sagen? Ihr, Maria, du kennst es? Ich habe es nie gesehen. Immer wenn ich mal reingucke, finde ich es eher blöd. Aber ich habe natürlich auch keine Ahnung, was da immer gerade passiert. Ich kann halt. Kannst du? Nee, erzähl mal bitte. Ist das nicht irgendwie mit super schlechter CGI oder so? Ja, so super schlecht ist es eigentlich gar nicht. Ah, es, ja. Es hat ein bisschen was Trashiges durchaus. Also es ist eine, das Setting ist irgendwie zwei Brüder, deren Vater ein Hunter war, der Dämonen jagt, suchen ihren Vater, der irgendwie, weiß ich nicht, auf der Jagd irgendwo abhanden gekommen ist. Ach, der ist doch ein Puff. Ja, genau. Und die, jetzt muss ich mal gerade kurz nachdenken, wie ich, ohne zu viel zu spoilern. Also im Prinzip ist es so eine Mystery-Serie mit so klassischen Monster of the Week-Folgen. Also wo es einfach irgendwie der nächste Dämon oder Vampire oder Werwolf oder irgendwas und die jagen die Viecher und bringen sie zur Strecke. Hat aber auch inzwischen einen relativ großen Handlungsrahmen. Sind jetzt ja mittlerweile in Staffel 9. Ich bin erst in Staffel 4. Also es ist echt viel, die haben auch Staffel 10 sogar schon bei IMDb. Ah, das ist ja, weil die jetzt verlängert wurde auf 10, aber die 9 ist gerade noch aktuell in Amerika. Okay, hat 8,8 tatsächlich. Meine Fresse. Es ist so gutes Tun. Immer wenn ich mal reinklicke, denke ich, what? Ja, ich habe auch immer, wenn ich es im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht so, oh nee, bitte. Was soll das? Aber wenn man es tatsächlich mal von Anfang an guckt, ist es es ist sehr lustig. Also ein geiler Humor, sehr nimmt sich selber nicht ernst, ist ein bisschen trashig. Ist aber auch, glaube ich, gewollt. Hat einen mega geilen Soundtrack. Alles so Classic-Rock-Sachen irgendwie. Die besten jetzt von heute. Ja, wollte ich gerade sagen. Das klingt so wie so eine Durchsage bei Radio RTL oder so. Nee, also da ist wirklich irgendwie... Ja, lalle ich auch vielleicht ein bisschen. Radio RTL oder was? Es gibt auf Spotify eine schöne Playlist zu Supernatural, wenn man da mal reinhört, das geht wirklich, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und die fahren halt, es ist so ein bisschen Roadmovie-mäßig, die fahren dann irgendwie da mit ihrem Chevy durchs Land und das ist, also ich mag's wirklich sehr und muss für diese Serie wirklich eine Lanze brechen. Das ist echt sehr, sehr lustig. Gut gespielt, einfach auch mit sehr viel Humor. Die Serie nimmt sich selber null ernst. Die haben sogar eine Folge, da stellen sie fest, die beiden Brüder, dass es Bücher gibt, die Supernatural heißen, wo ihre Geschichten drin erzählt werden. Und zwar genau das, was sie in den ganzen drei Staffeln davor erlebt haben. Und stellen dann auch fest, dass es irgendwie Online-Fanfiction gibt über sie. Und das ist, es ist wirklich so lustig. Es ist, also, so ja, ich kann sie sehr empfehlen. Hm? Bitte? Vierte Wand durchbrechen, so mit sich selbst ein bisschen Schabernack treiben. Es wirkt jetzt so ein bisschen, bei der ersten Serie hatte ich so das Gefühl, das ist das Beverly Hills 90210 von heute und hier habe ich jetzt, wenn du so erzählst... Ist bei dir aber alles das Beverly Hills 90210 von heute? Achso, okay. Absolut. Nee, aber ich habe das Gefühl, es ist das Buffy von heute. Ja, kann, ah, jetzt ja. Verstehe ich. Jetzt macht gerade meinen Kommentar keinen Sinn mehr. Schäme ist zurück. Ja, ich glaube, das kann man gut vergleichen. Also okay. Vielleicht halt nicht ohne Titten. Ja. Ohne Titten, ja. Aber ich glaube so vom Selbstverständnis auf jeden Fall. Also wie die Serie selber und es ist halt also wirklich mega erfolgreich und das nicht ohne Grund. Ich bin jetzt tatsächlich aber auch noch nicht so weit, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, okay, die haben es nicht irgendwie ab Staffel 6 oder 7 dann total verloren und nicht mehr hingekriegt, das zu halten. Also kann von bis zu Staffel 4 reden. Aber da auf jeden Fall mein Platz 5, weil ich glaube, da gucke ich auch, die werde ich auf jeden Fall auch noch mal von vorne gucken, wenn ich irgendwann mal Zeit habe. Also jeder, der das guckt, redet nur von den höchsten Tönen von der Serie. Aber wenn man mal reinschaltet, denkt man sich, oh, das ist ja jetzt ganz schön lame. So. Ja, aber geht mir ganz genauso. Aber Und dann ist es mir auch mittlerweile zu lang, als dass ich denke, ach, dann gucke ich das jetzt mal komplett. Weißt du? Da kann man ja mal entspannt vorne anfangen. So habe ich auch angefangen übrigens. Ach, naja, ich guck jetzt mal rein, was da irgendwie dran ist. Ich weiß nicht, ob wir beide uns schon mal vorgestellt wurden, aber wenn ich mal eine Serie entspannt von vorne anfange, dann rufe ich die nächsten 3 Wochen nicht mehr an. Es gibt ja auch Leute, die fangen Bücher von hinten an. Ja. Ja. Was? Mein Vater liest das Ende zuerst und liest dann das Buch. Weil er Angst hat, er stirbt innen drin, oder was? Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Zu spoilern, dass er kein Herzkasper kriegt, wenn das Finale zu spektakulär ist. Aber oder ich weiß noch, wie das Buch ausging. Ja, oder um zu prahlen. Nee, hast du ihn mal gefragt, warum? Nee. Cool. Interessiert ja auch keinen, ist ja völlig normal. Ja, so geisteskranke Methoden hinterfrage ich grundsätzlich nicht. Chris, wenn wir das nächste Mal, egal in welchem unserer mittlerweile 15 bis 28 Podcasts, in denen wir uns ab und zu begegnen, wieder miteinander sprechen, möchte ich darauf eine Antwort. Okay. Das versuche ich rauszufinden. Gut. Da bleibe ich dran an der Geschichte. So, jetzt und frag ihn nochmal bitte, ob das aktuelle Buch, was er liest, so ein bisschen das Beverly Hills 90210 der 2000 ist. In dem Fall wäre es die Bibel von heute. Okay. Ich glaube, bevor wir... Hast du die Bibel und Beverly Hills 90210 verglichen? Nee, die Bibel. Ja. Okay. Damit wir nicht denselben Fehler machen wie unsere Kollegen in der ersten Ausgabe, die... Nee, es war eigentlich nur Roman, der nicht zwischen 3 und 5 und 1 unterscheiden konnte. Fange ich jetzt mal an mit meiner Nummer 5. Und zwar ist das Walking Dead. Ah. Guckt ihr das? Ich habe die erste Staffel, oder habe ich die komplett gesehen? Ich glaube, die erste Staffel habe ich sogar noch komplett gesehen und fand's okay. Ich bin da raus. Marie hat nichts gesehen. Ich guck die Serie nicht, aber ich guck, meine Mutter winkt mir gerade aus dem Garten. Entschuldigung. Walking Dead gerade. Ich bin gerade bei Walking Dead. Nee, aber sie lief gerade so vorbei, deswegen fand ich das gerade sehr lustig in der Kombination. Egal. Ja, klar. Ich hab, ich guck Let's Plays im Internet von Leuten, die dieses coole Walking Dead Episode spielen. Ja, das ist auch toll. Das ist toll. Weil ich spiele es halt nicht selber, weil das mir viel zu aufregend. Ich muss schon bei dem Let's Play ab und zu den Ton ausmachen und weggucken. Ja. Und ich spiele das. Clem, ne? Ja, die Clem ist so süß. So ein toller Videospielcharakter. Egal. Ich habe die zweite Staffel angefangen, übrigens vor einer Woche oder so. Ey, toll. Also nicht der Serie, sondern des Spiels. Ist nicht ganz so geil mehr, aber ist geil. Immer noch. Und da gucke ich quasi mir immer dieses Let's Play. Ich habe zwei Lieblingsspieler da im Internet, denen ich zugucke und die spielen das beide zum Glück. Das heißt, ich kann es doppelt und dreifach gucken. Aber die Serie, da habe ich keine einzige Folge gesehen, weil ich nämlich eine Memme bin. Ich kann sowas nicht gucken. Ich bin auch aber kein Fan von Zombies. In dem Spiel ist es gemalt. Also so zeichentrickmäßig, das kann ich. Das ist schon manchmal hart. Aber, und ich habe auch übrigens geheult am Ende von Staffel 1. Egal. Aber die Serie kann ich nicht gucken. Das sieht mir alles viel zu echt aus. Da bin ich ängstlich. Das kann ich nicht machen. Also das Großartige bei The Walking Dead ist tatsächlich die Ausstattung. Die Zombies und das CGI und das komplette Interieur der Serie könnte echt aus einem Film sein. Das sieht so unfassbar gut aus, bis es dann wirklich zu den Kämpfen kommt. Dann siehst du halt nur noch dieses, CGI-Blut. Und das hasse ich halt. Das sieht man dann, ja? Das können die mittlerweile nicht, oder was? Das ist mal echt aus. Blut animieren sieht kacke aus. So. Auf jeden Fall, die Geschichte, kennt ihr die? Ist die alte Leier von 28 Days Later. Die alte Zombie-Leier. Die alte Zombie-Leier von 28 Days Later. Sheriff wacht auf aus dem Koma in einem Krankenhaus und geht auf die Straße, weil er sich wundert, dass im Krankenhaus gar keine Socke irgendwie zu finden ist und merkt, oh, hier ist aber ganz schön die Kacke am Dampfen, hier ist eine Zombie-Apokalypse. Ja, und dann trifft er halt da auf so ein paar verstreute Leute und das ist auch dann die Stärke eigentlich der Serie, die ganzen Charaktere. Ich will nicht sagen, dass das irgendwie großartige Schauspieler oder so sind, aber alle für sich sind komplette Archetypen so. Man hat den Badass, der mit seiner Armbrust immer nur abgeht und so. Und dann hast du halt geil, verstörende Mädels und so und taffe, schwarze, große, breite Männer und so, das ist alles schon krass Stereotypen-Style, aber trotzdem, die Charaktere sind echt das Stärkste, plus das Setting ist fantastisch. Die erste Staffel ist echt lahm, ist echt, echt lahm. Die Serie wäre... Ach, echt? Die erste Staffel ist schlimm. Aber sind da nicht alle schon abgegangen? Wie bitte? Sind da nicht alle schon so abgegangen? Doch schon. Ja, ist das nicht irgendwie auf einer Comic-Vorlage? Ja, genau, von Robert Kirkman, der macht auch mit. Ja. Der produziert die Serie auch mit Frank Darabont, der auch dieses Mob City gemacht hat. Und das Geile an der Serie sind wirklich die Transformation der Menschen und die Serie hat halt eine Message und keine andere. So, ihr braucht halt keine Angst haben vor den Zombies, weil die sind dumm, langsam und das war's. Ihr braucht halt nur Angst vor den anderen Menschen haben, so, weil die halt immer nur das Beste für sich selbst wollen und so und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist ganz geil in der Serie. Bis dann aber, die vierte und 4.2, die ist halt aufgeteilt in zwei Kapitel, so die vierte Staffel, die macht die ganze Serie komplett in den Arsch. Staffel 2, 3, vielleicht Anfang der vierten noch, es ist großartig, es ist fantastisch, würde ich jedem ans Herz legen, aber die vierte Staffel, das Ende, die letzten, weiß nicht, 10, 12 Folgen, es ist so schlimm, so langweilig, so schlecht, da versucht die Serie einen auf Drama zu machen, was halt das Material an Schauspielern gar nicht hergibt. Und von daher, oh, die Serie war definitiv höher gewesen in meinem Ranking, aber jetzt nur auf Platz 5, gerade so, muss ich sagen. Das ist echt schade, oder? Wenn Serien, die man wirklich lieb gewonnen hat, ja, das vom Writing einfach nicht mehr schaffen, weil sie irgendwie entweder zu lang geworden sind. Mhm. Riesenbeispiel dafür finde ich How I Met Your Mother, die einfach hätten von Anfang an ein Konzept machen sollen für 4, 5 Staffeln und Ende. Ihr wisst, ja, wie es Ende ausgeht, oder? Nein, ich nicht. Okay, Entschuldigung. Ich habe die letzte die letzte Staffel noch nicht gesehen. Ja. Ich habe es auch nicht, bin auch ehrlich gesagt, obwohl ich die Serie sehr, sehr geliebt habe, aber darüber wollen wir ja gerade eigentlich gar nicht reden. Ich wollte nur sagen, also, obwohl ich die Serie sehr geliebt habe, bin ich irgendwann einfach ausgestiegen, weil ich, also es mich einfach nicht mehr gerockt hat, wie früher, also wie Staffel 2 bis 4. Oh, aber ich habe festgestellt, wenn man einen Fernseher zu Hause hat, kann man nicht aussteigen, wenn man ProSieben hat. Es ist nicht möglich, ich habe versucht. Es ist wirklich schlimm. How I Met Your Mother kommt 18 Mal am Tag. Ja. Plus Wiederholung. Ja. Ja. Ich habe sogar noch ProSieben Fun. Da freust du dich. Das Geile halt an der Serie noch ist, dass ihr halt die ganze Zeit von der ersten bis jetzt eben zur die 4.2. Staffel ist vor 3, 4 Wochen zu Ende gegangen. Katastrophales Ende. Ganz schlimm. Meine Freundin und ich waren maßlos enttäuscht von der Serie. Das Schöne an der Serie ist, dass man wirklich diesen Rick, diesen Sheriff, der dann aufwacht, bis zum Ende verfolgt. Und er ist halt echt so ein gesetzestreuer Sheriff, der immer noch versucht, in dieser Zombie-Apokalypse so ein bisschen Menschlichkeit herrschen zu lassen. Ja, und das fällt halt langsam. Diese Fassade bröckelt komplett, weil es macht halt keinen Sinn. So, jegliche menschliche Ordnung macht halt in der Zombie-Apokalypse null Sinn. Hier herrscht halt nur das Gesetz der Stärkeren. Und diese Transformation ist echt geil gemacht und eigentlich schon eine geile Serie, aber schlimme vierte Staffel. Nicht so gute erste Staffel. Das Zwischen ist mit das Beste, was ich jemals gesehen habe. Ja. Walking Dead. Solltet ihr echt mal gucken. Ja, ich trau mich nicht. Ist schon spannend manchmal, aber ist eher Splatter. Das ist eher so für mich so eklige Sachen sehen und erschrecken. Ich glaube, da ist bestimmt viel mit Erschrecken dabei, oder? Wenn der Zombie plötzlich aus dem Kühlschrank kommt und so. Ja. Ja, gut. Was ist denn euer Platz 4? Wer will ihn machen? Na, Maria. Ach so, mein Platz 4 ist Band of Brothers. Oh, schön. Oh, scheiße. Sehr schön. Sorry. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Das gibt's doch nicht. Ja, okay, na ja, gut. Ja, super. Ja, Band of Brothers, lustige Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, die aber eigentlich an den Mobscast gehört und die ich deswegen jetzt vielleicht auch lieber nicht erzähle. Fassen wir es kurz, ich bin aufgewacht und über mir hing so ein super langgezogenes Poster von Band of Brothers. Habe ich auch gehabt. Dieses, ja? Mhm. Aber ich bin nicht bei dir aufgewacht. Nein. Und jedenfalls habe ich dann mal nachgefragt, was ist denn das? Voll cooles Poster und so. Und der Typ hat mir das dann erklärt und hey, voll geile Serie und Ding, Ring-a-Ding. Ja, ihr kennt das. Hier übrigens, Sven. Ja, Ring-a-ding-a-ding und er dann so wuh, wuh, und ich. Juhu, Nazis und so und bam, bam, bam und so. Ja, schön. Genau. Dann kam irgendwann der Mitwohner rein, hat gefragt, ob wir es noch alle haben und dann haben wir uns ein bisschen beruhigt. Jedenfalls habe ich dann, ich habe damals in Köln gewohnt und war in meiner Videothek des Vertrauens für die jüngeren Hörer unter uns. Das war ein Laden. Darin konnte man DVDs leihen. Für die noch jüngeren Hörer unter uns, DVDs ist der Vorgänger. Egal. Jedenfalls gab es da an der Kasse irgendwann mal diese eine Band of Brother Box im Sonderangebot, weil in Deutschland niemand Geschmack hat und sich gerne interessiert, gab es die für 20 Euro. Und dann habe ich die mitgenommen in so einer schönen Metallcase, weil ich mich erinnert habe, warte mal, da bin ich doch mal aufgewacht. Bang, bang, ding, ring. Und das gründliche Gespräch, konntest du dich noch erinnern? Ja, das klang jetzt anders, als ich das vorhatte. Egal. Und dann habe ich die zu Hause reingemacht und zwar genauso wie Frieda mir empfiehlt, Supernatural anzufangen, einfach mal ganz gemütlich anfangen. Und dann bin ich 2 Tage später aufgewacht und habe mal wieder Freunde angerufen und mein Handy geguckt. Es ist so geil. Es sind 10 Teile gemacht von Spielberg und Hanks, glaube ich, ne? Mhm. Und ich glaube, die Teile sind jeweils eine Dreiviertelstunde lang, oder? Ja. So 50 Minuten oder so. Ich glaube, die letzte dann, wo sie alles plündern, ging länger, aber ich weiß es nicht genau. Spoiler! Nee, egal. Und wir folgen einer Soldateneinheit sozusagen von der Ausbildung bis zum Verlieren von Teilen auf menschlicher, aber auch körperlicher Ebene bis zum Ende des Kriegs, Zweiter Weltkrieg und verschiedene, also historisch sozusagen in einen historisch realen Kontext eingebettet, folgen wir denen und beziehungsweise auch nicht nur. Also ich weiß nicht, wie viel da nicht echt ist, aber zwischendurch werden immer wieder Leute, die Leute interviewt, die wir da als junge Leute sehen sozusagen, die von Schauspielern nachgestellt ist, werden als alte Menschen interviewt, so Talking Heads mäßig. Mhm. Und was ich cool fand, ist, dass sie nie den Namen drunter geschrieben haben. Das heißt, wir wussten bis zum Ende nicht, wer von denen wer ist, quasi wer überlebt hat. Ja. Ja. Das fand ich schon ziemlich cool. Und überhaupt fand ich das ziemlich cool, weil es werden natürlich, die erzählen halt die Wahrheit und ich mache gerade Anführungsstriche, weil es werden sicher einige Situationen so dargestellt, dass sie ein bisschen spannender sind. Aber es werden einem halt, ohne mit der Wimper zu zucken, Leute, die einem echt ans Herz gewachsen sind und Hauptrollen waren, einfach aus dem Herzen gerissen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil sowas passiert halt. Das fand ich damals in der Serie neu. Das war für mich neu, dass ohne Rücksicht auf Verluste und auf den Zuschauer der Realität zuliebe einfach jederzeit jeder sterben kann, dass diese Gefahr ständig da ist. Hast du denn im Vorfeld Soldat James Ryan gesehen? Kann sein. Ich bin ja ein großer Kriegsfilmfan oder halt Antikriegsfilmfan. Also ganz sicher. Ich habe ja auch diese ganzen Klassiker zu Hause. Mein Lieblingsfilm ist Deer Hunter. Ja. Auf jeden Fall super Serie, kann ich nur empfehlen. Ist auch jetzt mal wenn wir heute Serien empfehlen, hey Mensch, 25 Staffeln, guckt euch das doch mal an. Das sind tatsächlich einfach nur 10 Folgen. Die kann man sich wirklich mal angucken. Hast du im Nachhinein die, in Anführungsstrichen mache ich jetzt auch mal, zweite Staffel gesehen? The Pacific? Jetzt so ein bisschen, was ist denn das? Hey, ich mache auch mal Anführungsstriche. Was hast du mir gegen meine Anführungsstriche? Hast du wieder mal alleine, weil der Chris und ich gehen vor die Tür, wir klären das. Okay. Nee, warte. Deine Mutter macht den Ring Richter. Den Ring Richter. Was wolltest du mich denn fragen? Ob du The Pacific gesehen hast? Das ist ja. Nee, doch nicht. Mm-mm. Ja, spielt im Pazifik, übrigens. Echt? Ja. Ja. Ist nicht ganz so gut, muss ich sagen. Viel CGI und viel, wieder viel Light und so. Band of Brothers ist auch hart. Also, ja. Muss man auch mal sagen. Ist hart, ja. Aber toll. Ich habe das mittlerweile bestimmt schon 5-mal gesehen. Ich habe auch Echt? Mal die Metallbox zu Hause und. Ah, letztens hatte ich auch mal wieder mit dem Typen Kontakt, aber egal. Hast du mir davon erzählt? Hey. Nee, dem müsste ich eigentlich mal danken. Das mache ich nachher. Dem schreibe ich mal eine Nachricht. Na, schön. Das freut er sich. Next. So, Frieda. Okay. Ach. Ja, also ich bin ja so der große Entertainment-Gucker, ja. Also ich gucke, wenn ich Serien gucke, hauptsächlich aus Entertainment-Gründen. Deswegen ich schäme mich nicht für meine Top 5, aber ich glaube, bei mir sind so die ganzen, die man. California dabei, Frieda. Also mach einfach. Ja, das war so vorgeschoben, so ja, ich gucke auch Trash, weißt du. Na, pass mal ab. Wir sind erst bei 4 bei mir. Nee, ich bin mit meinen Top 5 immer noch sehr zufrieden. Aber ich glaube, ich weiß, weil ich halt genau weiß, was ich alles nicht drin habe. Ja. Dass wahrscheinlich irgendwie alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen ab irgendeinem Punkt. Platz 4 ist bei mir Doctor Who. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil du es nicht kennst. Ja, weil das läuft ja schon, glaube ich, seit dem 14. Jahrhundert, die Serie. Ja, die hatten damals so Leidenspielgruppen, genau. Sind die von Dorf zu Dorf gezogen. Mhm. Aber mit so einer roten TARDIS. Ja, mit so einer Telefonzelle, das war das große Erkennungsmerkmal. Oh, die Telefonzelle ist im Dorf, da gibt's wieder Doctor Who. Ja. Ich habe nie den Anfang richtig irgendwie zu greifen auch nicht, bekommen. Aber da gibt's eine, also für die ganzen Classicos gibt's schöne Dokus, wo jeder von den Classic-Doktoren einmal vorgestellt wird, quasi. Hm. Und dann gibt's eine sehr schöne fiktionalisierte Geschichte von Mark Gatiss, die heißt An Adventure in Space and Time. Mhm. Wenn ihr darauf irgendwie Zugriff habt, weil das, also es lief jetzt letztes Weihnachten, meine ich, bei der BBC. Und ich glaube, das gibt es inzwischen auf jeden Fall auf DVD. Ich weiß nicht, ob man es online bei den bekannten Portalen irgendwie schon kriegt. Aber das kann ich wirklich, also wer Doctor Who mag, An Adventure in Space and Time, ist die erzählt quasi den Anfang von Doctor Who, wie es dazu gekommen ist, wie die Serie überhaupt zustande gekommen ist und wie viele Zufälle und wie viel Herzblut von den Leuten dabei waren, dass es überhaupt zu der Serie wurde, wie man jetzt kennt, die halt irgendwie seit 30 Jahren läuft, mit Unterbrechung. Also es gab ja irgendwie die ersten sieben Doktoren, dann gab es eine lange, lange Pause, dann gab es einen Film mit dem achten Doktor und dann fängt quasi das, was man jetzt als Doctor Who kennt, fängt mit dem neunten Doktor an. Ich glaube, 2005 haben die angefangen. Und ist also für mich eine der schönsten, lustigsten, unterhaltsamsten Serien und auch in großen Teilen sehr spannend. Hat auch mal immer mal wieder so Schwächen. Aber der Serie verzeihe ich alles. Also ich glaube, der Serie verzeihe ich auch große schreiberische Missgriffe, weil da stimmt so viel und da ist so viel, da ist immer wieder so viel Material und so viel Kreativität drin und so viele Ideen. Ich frage, wo nehmen die Leute das her? Wo nehmen die Autoren der Serie diese krassen Einfälle her und die Ideen? Das ist echt eine ganz, ganz zauberhafte Serie. Wer es nicht kennt, der Doktor ist ein Alien, vom Planeten Gallifrey, ein Time Lord, der sehr, sehr alt wird, nicht stirbt, sondern regeneriert, in einer anderen Erscheinungsform wiederkommt. Ein super Kniff der Autoren damals nach dem ersten Doktor. Deswegen gibt's die überhaupt so lang. So, dass alle paar Jahre ein neuer Schauspieler als Doktor eingeführt wird. Und der reist durch die Welt und also hat eine sehr krasse Backstory, eine sehr lange natürlich, einen super, finde ich, einer der spannendsten Fernsehcharaktere, weil der so, also allein schon durch die verschiedenen Schauspieler sehr wandelbar ist, aber halt auch einfach eine der heftigsten Backstories hat, finde ich. Also ausführlichsten. Wer ist da gerade gegangen? Langweilig euch? Ich habe eine Tür gehört. Ja, ich war kurz im Bad und habe mir ein Haargummi geholt. So danke, warm. Maria. Nein, überhaupt. Ich dachte gerade so, okay, oh, ich gehe mal, tschüss. Nee, na, ich mache das doch hier gerade im iPad. Ich habe dich mitgenommen. Ja, ja. Nee, ist okay. Ich habe, ey, mir ist so warm, weil ich so aufgeregt bin oder weiß ich, ist einfach aufregend. Und ich musste mein Haar hochmachen. Ich habe es die ganze Zeit in der Hand gehalten. Ich bin verrückt geworden. Entschuldigung. Kein Problem. Ich finde es übrigens auch total spannend, weil ich habe ja, du hast mich ja dazu gebracht, dass ich die erste Folge von, erste Staffel von den Neuen auch geguckt habe. Mhm. Und wenn man muss die lieb haben, finde ich. Und zwar im Sinne von, dass die optisch sehr trashig war. Die erste Staffel, ja. Da hatten die auch nicht das Budget, dass du wirst, wenn du von der ersten zur zweiten Staffel von den neuen Who's gehst, merkst du schon einen Riesenunterschied. Ja, und heute. Man verliebt sich halt in die Charaktere, also ich fand ihn halt super. Ja. Aber die Serie steht und fällt auch mit dem Schauspieler des Doktoren, oder? Ja, deswegen ist es immer so ein Riesending. Also es mag ja auch nicht jeder jeden Doktor, aber bisher, finde ich, haben sie nicht mal Eleven, also Matt Smith, der jetzt bis zuletzt der Doktor war, nicht mal den fand ich so, der ist mir jetzt von den Neuen irgendwie der nicht liebste, also der unliebste, aber halt er ist immer noch gut. Also er ist immer noch irgendwie liebenswert und irgendwie, ja. Aber was macht denn der Doktor Who hier in seiner Telefonzelle? Ach, der im Prinzip. Im Prinzip rettet er. Wie lange dauert so ein Riesentelefonbuch durchzuballern? Im Prinzip rettet er immer die Welt. Ich glaube, der hat einfach auch viel, viel Zeit. Aha. Und viel, viel Langeweile. Und der Doktor an sich ist einfach ein sehr, sehr neugieriger Charakter, der immer alles sehen und kennenlernen will. Und hat er immer eine Assistentin? Fast immer, ja. Der hat auch mal ein Paar oder auch mal einen Roboterhund. Wie habe ich das gerade gesagt? Ein Roboterhund? Sind oft Frauen, aber es gab auch schon viele männliche Companions. Das fand ich nämlich interessant. Also ich habe, wie gesagt, nur diese erste Staffel gesehen und da hatte Dr. Who halt ein Mäuschen an der Seite, eine blonde Rose, genau. Und die hat, glaube ich, also für mich hat es so funktioniert, dass die so ein bisschen mich als Zuschauer repräsentiert hat. Sowas hatte ich vorhin auch schon mal. Mhm. Sowas brauche ich immer, so einen Charakter, der meinen Wissensstand hat und mit dem ich gemeinsam sozusagen rauskriege, wer Dr. Who ist, was der macht, was es als soll. Und sie hat quasi stellvertretend für mich ihm Fragen gestellt oder an die Menschen oder an diese Situationen oder Aliens Fragen gestellt, die ich beantwortet haben wollte, als jemand, der nicht weiß, was jetzt hier gerade passiert. Und die reisen halt durch Zeit und Raum und besuchen Alien und Situationen und retten die Welt andauernd. Sind auch viel auf der Erde. Also Dr. Who im Anfang hatte auch einen Bildungsanspruch. Also durch diese Möglichkeit der Zeitreise halt auch den Jungen, das ist ja eigentlich eine Kinder- und Jugendserie von der Konzeption gewesen ganz zu Anfang, hat er halt auch so einen Bildungsauftrag, ja, den Kindern halt irgendwie nahezubringen, dadurch, dass sie auf klassische Figuren treffen, Zeitgeschichte und Menschen von Bedeutung irgendwie näher zu bringen. Das ist auch, also auch in den neueren Folgen gibt's das immer mal wieder. Also irgendwie Queen Victoria, das sind dann meistens jetzt nicht mehr die großen Bildungsgeschichten irgendwie, aber daran halten sie immer noch so ein bisschen fest. Ich find's aber immer noch krass, dass das eine Kinder- und Jugendserie ist, weil also es gibt auch Folgen, die finde ich so mega gruselig. Oder zumindest sehr spannend. Ich bin aber auch sehr, sehr ängstlich. Oder auch traurig oder krass hier, wie im Zweiten Weltkrieg da. Das ist eine der Folgen, wo ich echt teilweise nicht hingucken kann. Oh Gott. Diese Doppelfolge. Ja, und die war auch so krass mit den Kindern und so. Also das war schon ganz schön, aber toll war die. Ja. Auch finde ich eine der besten. Also wie hießen die? Echt The Empty Child. Genau. Hieß zumindest die erste. Ja, das war ganz cool. Die erste von den zwei. Also eine der besten Folgen immer noch bis heute, finde ich. Also von meinem Geschmack. Es ist ja auch wirklich, wir reden über Serien, da ist es auch wirklich sehr, sehr viel Geschmacksfrage. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ich kann mit Doctor Who gar nichts anfangen, weil ich mit, keine Ahnung, mit Science Fiction nichts anfangen kann oder mit Fantasy nichts anfangen kann. Kann ich auch voll verstehen. Geht mir bei anderen Sachen genauso. Ich kann ja zum Beispiel mit Zombies nicht so richtig viel anfangen. Leider. Ich glaube, da gehen ja manchmal auch echt coole Sachen verloren, wenn man einfach... Nee, ich glaube, dass das gut ist. Es ist so eine Art Schutzfunktion vom eigenen Körper, dass man überhaupt noch rausgeht und Freunde hat. Ja. Das ist wirklich meine Theorie. Wenn ich alle, also das, ich bin manchmal froh, dass ich was nicht mag. Ja. Wisst ihr, kennt ihr das? Also Chris vielleicht nicht so, aber ich kenne das manchmal, wenn ich in einem Klamottenladen bin. Wir wollten ja die Sendung kurz halten, nur über das Wichtige reden, ne? Also ich bin manchmal in einem Klamottenladen und pack mir so ein paar Sachen drauf und auf dem Weg zur Ankleide hoffe ich, dass mir das meiste davon nicht gefällt, weil ich habe eigentlich kein Geld. Aber wenn es jetzt super aussieht, muss ich es halt kaufen, da habe ich keine Wahl. So ist es manchmal bei Serien. Soll ich da mal weitermachen? Ja, na klar. Eigentlich sollte es auch in jeder Topliste ein bisschen höher sein, bei mir nicht. Weil ich einfach ein verrückter Typ bin. Breaking Bad. Ja. Ist bei euch drin noch? Nein. Ich kann es schon mal sagen, bei mir ist es nicht drin. Bei mir ist auch nicht drin. Ach, krass, ich hätte aber auch gedacht, dass es definitiv irgendwo oben ankommt bei euch. Nee, ich kann auch genau sagen, warum es bei mir nicht drin ist. Diese Serie hat mich so dermaßen runtergezogen. Ich hab so ein paar Folgen geguckt, es wurde alles immer schlimmer und immer dramatischer. Die Charaktere sind immer mehr verfallen und mussten furchtbarere Sachen machen und die Familie brach auseinander und es wurde alles immer kälter und furchtbarer. Ich habe die erste Staffel geguckt und ich war einfach völlig fertig. Mich hat das überhaupt nicht, was Frieda auch vorhin gesagt hat, das hat mich nicht entertained, sondern es hat mich fertig gemacht. Okay. Ich stimme allerdings zu. Aber das ist ja genau das, was wir heute nicht machen. Das ist eine der besten Serien, die es gibt. Mhm. Ich auch dabei. Aber mich kann sie nicht, mich macht die einfach, also die zieht mich runter und ich möchte nicht runtergezogen werden von was so. Es sei denn, ne, man guckt mal irgendwie American History X und setzt sich danach mit Rassismus auseinander. So. Aber jetzt so eine ganze Serie und das macht mich einfach fertig. Und aber was ich gemacht habe, ist, weil ich es sehr spannend fand, ich habe mir, es gibt ja sowas in Amerika, von Fans extrem ausführliche Zusammenfassung jeder Folge. Die habe ich mir bis zum Ende durchgelesen. Und dann habe ich die allerletzten drei Folgen geguckt wieder. Oh, aber ich glaube, über die letzte Folge brauchen wir nicht reden, oder? Nee, also, ich würde auch ungern heute was so krass spoilern. Ne? Ja. Ja, ich glaube, da ist es ähnlich wie bei The Walking Dead mit Walter White eben und mit Rick Grimes aus The Walking Dead. Da sieht man halt auch, wie das halt noch ein Typ ist, der das Gesetz ehrt und am Ende... Aber doch nur eine halbe Folge lang. Ja, genau, okay. Nein. So, es ist 10 Minuten moralisch und dann... Ja. Das ist ja eigentlich immer Jesse die treibende Kraft. Natürlich kocht er das Mess, ist klar. Aber jetzt in den ersten paar Folgen doch gar nicht. Er zwingt ihn doch, das mit ihm zu machen. Naja, aber er ist immer der, wo es dann auch mal handgreiflich wird und rabiat. Also ich finde ja, also für mich ist ja eher Jesse der Moralische. Also vor allen Dingen so Richtung Ende. Und er ist der Eiskalte, der irgendwie gar nicht mehr weiß, wann auch mal gut ist. Ja, aber der ist aber auch erst am Ende. Ja, aber ich meine, er entscheidet ja relativ schnell, dem Gesetz den Mittelfinger zu zeigen, so ungefähr nach 15 Minuten. Ich glaube, über die Story braucht man nichts mehr erzählen, oder? Nee. Walter White hat Krebs, hat eine Familie, hat Frau, Kind und ein kleines Baby, welches noch im Bauche seiner Frau Skylar schlummert. Da habe ich gedacht, ja, sterbe ich ja eh bald, gehe ich Mess kochen. Und das mache ich ihm zum alten Ex-Schüler. Und um es noch ein bisschen moralisch verständlicher zu machen, warum er Mess kochen geht, ist, er hat ja nicht nur Frau und ungeborenes Kind, sondern sein Sohn ist ja auch noch krank. Genau. Genau. Der ist übrigens wirklich ein bisschen behindert, der Schauspieler. Aber was ist das? Ich habe das schon vergessen. Ich weiß es auch nicht. Der hat dasselbe auf jeden Fall, aber nicht so schlimm, wie er es darstellt in der Serie. Ah ja, okay. Ja. Und übrigens, Vince Gilligan, der Schöpfer der Serie, dem ist die Idee zu dieser Serie gekommen, als er mit einem Kumpel telefoniert hat und die keine Kohle mehr hatten, er irgendwie mit seiner Filmerei nicht mehr weitergekommen ist und haben sich gedacht, ja, wie könnte man denn mal wirklich jetzt hier ein bisschen Kohle machen? Ja, lass doch einfach Mess kochen. Das kann nicht jeder, ist ein bisschen schwerer und kann man gut verticken. Und dann ist er mit dieser Idee zu AMC gegangen und die haben gesagt, Alter, coole Idee, machen wir. Und das basiert ja auch ein bisschen auf diesem, es gibt ja einen echten Walter White. Ja, der das habe ich auch gelesen. Genau, der hat das ähnlich gemacht. Und auf dieser Idee hat er halt sich gedacht, das könnte man auch verfilmen und natürlich eine der besten Serien. Das Ende kann man mit Sicherheit drüber streiten, aber fantastisch gespielt von allen. Saul Goodman, das ist ja dieser Anwalt von Walter White, der bekommt jetzt auch einen Spin-off, Better Call Saul, kriegt eine eigene Serie. Übrigens, The Walking Dead bekommt auch einen Spin-off, einfach eine andere Gruppe, die zur selben Zeitlinie auf einem anderen Ort. Ist ja wie das Spiel, das Spiel ist ja auch ein Spin-off. Genau, ja. Da ist ja kurz der eine Asiate, den sieht man ja kurz, der dann los muss quasi zur Serie. Ja, genau. Ich bin nicht so ein Riesenfan von Spin-off. Supernatural soll übrigens auch eins bekommen. Oh. Aber ich stehe immer so dem Ausschlachten von etwas, was gut gelaufen ist, immer so ein bisschen, How I Met Your Mother auch, stehe ich immer so ein bisschen skeptisch gegenüber. Es kann voll gut werden. Wenn sie was Eigenes draus machen und wenn sie nicht einfach irgendwie quasi... Ein Spin-off von How I Met Your Mother oder ist How I Met Your Mother ein Spin-off? Nee, How I Met Your Dad will es da geben, ne? Genau. Ach ja, stimmt, das habe ich auch schon gesehen. Also es kann gut werden, wenn die einen anderen Ton finden und wenn die einen anderen Zugang irgendwie zu dem Thema finden. Aber ich habe immer erstmal, bin ich immer reserviert, was Spin-offs angeht, aus irgendeinem Grund. Also ja, es wirkt halt noch mehr Kohle aus der Franchise rausquetschen. Ja. Ne? Ja. Aber bei Better Call Saul, da bin ich wirklich gespannt, weil eben dieser Charakter Saul Goodman, dieser Schmierer mit seinen Hello Kitty-Handys, die er da in seiner Schublade hat, ist so gut und ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch bei Walking Dead gespannt, aber ja, bei Breaking Bad, das Ensemble ist ja also mit Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, seine Frau, das ist so derbe gut und mit Giancarlo Esposito, diesem Gangsterboss dann in der dritten Staffel oder so ist es. Das ist so derbe gut. Das sind so geile Schauspieler. Also, wie ich finde, in meiner Top 5 zu Recht auf Platz 4. Warum ist es nur die 4 geworden? Hast du es schon gesagt? Oder? Da war ich ja nicht Platz 1, 2 und 3. Weil es halt noch 3 geilere Serien gibt bei mir, in meiner Welt. Aber aus wenn man jetzt eigentlich aus filmischen Kriterien oder weiß ich nicht, wenn man Filmeschaffender ist oder Serienschaffender ist, dann müsste man die mit Sicherheit auf Platz 1 packen. Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Also auch wenn ich die weder in meinen Honorable Mentions noch in meinen Moppets habe, und mit Moppets bin ich Top 5, würde ich auf jeden Fall auch mit argumentieren, dass das eine der besten Serien ist, die es gibt. Ja. Wie übrigens auch noch 3 andere, an die ich gerade denke, die ich auch nicht in meiner Liste habe, weil sie mich einfach nicht so mitgerissen haben. Aber es sind einfach krass, krass gute Serien. Es gibt ja auch so viel, ne? Es gibt ja, das ist Top 5 ist ein Arsch. Okay, wollen wir zu Platz 3 kommen? Ja. Ja, Maria? Ja, Platz 3. Damit mache ich jetzt vielleicht was ihr überhaupt nicht mögt, aber das muss ich so machen. Platz 3 hat bei mir quasi eine Bedeutung, also ein Platz in meinem Herzen, der die Serie hat eine Aufgabe sozusagen. Und ja, es ist so ein bisschen, und zwar sind es 4 Serien. Was? Und ich werde zu dem nichts weiter sagen, weil alle kennen die sehr gut. Aber es gibt eine Emotion, die ich habe, und dann muss ich eine von diesen vier Serien gucken. Und deswegen sind die für mich alle auf einem Platz, weil die sind nicht besonders, also die sind schon gut, aber die sind jetzt, ihr werdet sie nicht besonders ausschlagen, gut. Alles verzählt unter uns, GZSZ und was ist die vierte? Genau, Lindenstraße. Lindenstraße, ja. Die Tagesschau. Nein. Es ist, wenn ich, es gibt Situationen im Leben, ich habe das sehr oft, weil ich ein Sensibelchen bin, wo ich mich unwohl fühle. Im Sinne von, ich habe so ein richtig doofes Gefühl, weil ich was Blödes gemacht habe, wo ich ein schlechtes Gewissen habe oder weil. Oder ja, oder aber manchmal auch, weil ich mich gestritten habe mit jemandem, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Also so, kennt ihr dieses Gefühl, wenn es stimmt jetzt gerade was nicht und man will aber so ein bisschen. Nennt man das bei mir, nee, nicht, ist nicht, ich rede nicht nur von Schuldgefühlen. Oder zum Beispiel, letztens, ich hatte das zum Beispiel mal auch mit Liebeskummer oder als irgendjemand in meiner Familie ganz erkrankt wurde, ist so ein Gefühl, wo man so ein bisschen der Welt entfliehen will. So. In was, aber, in eine Welt, die man vielleicht schon kennt, so. Ja, und in was sehr weiß, dass man nicht ist, aber in auch was Wohlfühliges. Ja. Wisst ihr? Also keine Aufregung, sondern sowas wie so ein weiches Bett, da passiert mir nichts, hier ist alles gut, das kenne ich, da passiert auch nichts Aufregendes, denn es ist eigentlich deswegen, das sind halt bei mir vier Serien, deswegen nenne ich die jetzt einfach alle durch. Okay? Also die kennt man auch, da müsste ich auch nichts groß sagen, da nehme ich jetzt auch keinen. Aber das wäre bei mir Family Guy. Nee. Das ist mir schon zu satirisch. Ich meine jetzt richtiges Wohlfühlen. Also, es ist Frasier. Mhm. Talking about Spin-offs. Friends. Mhm. Big Bang Theory und Star Trek TNG. Nee, King of Queens wäre bei mir, glaube ich, noch mehr drin. Nee, die mochte ich. Ich mochte einfach, Carrie ist so eine unfassbare Zicke. Ich hätte jetzt zum Schluss nur noch eine nach der anderen ziehen können. Die immer rumzieht. Alter Vater. Ja. Also Frasier, Friends, Big Bang Theory und Star Trek Next Generation. Das ist egal wie schlecht es mir geht, egal wie unruhig ich mich fühle, wie sehr ich von der Welt flüchten möchte. Ich muss nur in jede, und ich kenne auch jede von diesen Serien so gut, dass ich random in irgendeine Folge reinschalten kann. Ich weiß sofort, ich fühle mich umarmt von allen Charakteren. Es geht irgendwie, es gibt immer ein Happy End. Alle sind lieb. Die Probleme sind so lächerlich, dass man nie wirklich richtig mal Angst hat oder so. Und deswegen sind diese vier Serien sind meine absoluten, also das ist so mein Go-To, wenn meine Welt gerade nicht stimmt. Bei TNG bin ich auch sofort dabei. Das ist, hat mir auch sehr weh getan, die nicht in meine Top 5 zu nehmen. Ja. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich da ein bisschen cheate, aber die gehören für mich so zusammen. Ich gucke die auch immer, das ist für mich, ich gucke die auch übrigens nicht so, wenn ich Bock habe, was zu gucken, sondern wirklich nur, wenn es mir schlecht geht. Ja, schön. Das macht dich ja auch als Menschen aus, wenn du so eine sentimentale, charmante Ader jetzt hier ans Tageslicht bringst. Ja. Ich habe echt ein Problem mit Big Bang Theory. Das ist echt. Ich kann es auch nicht mehr gucken. Ich kann es nicht mehr gucken. Und bei mir ist es so, dass es mir durch eine wirklich ganz, ganz fiese Zeit durchgeholfen hat. Und deswegen kann ich es komischerweise gucken. Und ich weiß auch genau, was die Leute daran stört und alles so stereotypisch und bla bla bla. Aber es ist einfach so. Da gab es eine schlimme Trennung und da habe ich das ganz viel geguckt und das war so schön harmlos und jetzt ist es immer so, wenn ich das gucke, assoziiert es bei mir sofort so und dann geht es mir gleich wieder besser. Und deswegen kann ich das auf Englisch gucken, auf Netflix und hast du nicht gesehen. Ich habe aber auch überhaupt kein Problem, das auf ProSieben auf Deutsch mache ich auch immer und lass es laufen. Es ist einfach, da geht es um die Serie mit diesen Charakteren und ja klar sind die stereotypische, da geht man, macht man sich, also diese ganze Nerd ist alles total albern und Quatsch auch und auch diese ganzen Frauen- und Männerrollen der Serie, da geht einem der Kamm hoch, wenn man da mal wirklich rangeht, aber ich fühle mich wohl mit den Jungs und Mädels da. Ich kann auch immer noch drüber lachen. Also ich kann tatsächlich, ich kann halt auch blöderweise, also ich bin A, sehr, sehr leicht zu erheitern, und hab da auch da bin ich sehr dankbar kein für Stolz. Auch da bin ich sehr dankbar. ich kann auch über Two and a Half Men lachen und trotzdem ist es eine der schlimmsten Serien, die irgendwie aus der amerikanischen Comedy jemals gekommen ist. Also es ist, und ich kann trotzdem drüber lachen. Also es ist ja nicht deswegen nicht halt unwitzig. Ja. Aber ja, es ist also ja, sorry. Im Gegensatz zu King of Queens, ich finde, das ist noch so naiv. Dusselig, lustig, so, das gucke ich immer noch eigentlich ganz gerne, aber ich. Das klingt auch nicht. King of Queens, ja. Aber es ist jetzt nicht so, ich gucke grundsätzlich keine Serien, so wie du, um mich da irgendwie in eine Welt zu flüchten, um mich da wieder wohl zu fühlen. Sondern ich gucke halt nur Serien, die ich effektiv noch nicht gesehen habe. So, ich gucke selten auch Sachen doppelt. Und ich muss sagen, bei How I Met Your Mother und bei Big Bang Theory, ich kann beides nicht mehr sehen, weil da sind alle, meiner Meinung nach, alle Gags erzählt. Es ist kein Fortschritt. Es ist für mich fast nicht mehr zu ertragen. Es ist einfach nur noch dusselig. Aber ich kann verstehen, wenn man da irgendwie aus romantischen Gründen nochmal irgendwie eine schöne Zeit irgendwie oder eine schöne Welt da irgendwie nochmal erleben möchte. Das ist völlig okay, aber irgendwie aus Serien profund. Es ist ja auch dann übrigens so, dass ich das auch dann oft nicht wirklich gucke, sondern ich komme nach Hause und hatte einen Tag und läuft. Irgendwie und dann läuft halt. Ja. Und das lasse ich dann laufen, weil da weiß ich, die tut mir nichts. So. Das ist da. Ja. Das ist sehr schön. Aber übrigens bei How I Met Your Mother, ich werde jetzt die letzte Staffel auch noch gucken, einfach aus Vollständigkeitsgründen. Aber da geht's mir zum Beispiel nicht so. Die nerven mich nämlich auch mittlerweile. Ah, die hätten einfach nach der vierten Staffel, also die hätten irgendwie ein Konzept haben sollen. Das lief einfach zu gut. Das ist echt. Naja, die hätten halt einfach von Anfang an sagen müssen, vier Staffeln und schon. Ja. Ja. Bei so welchen Serien wollen ja die Sender immer 100 Folgen haben und meistens wären dann halt mehr. Ja, aber es ist halt, also klar, weil du dann kommst in die Syndication, aber die hätten die, also normalerweise mit der vierten Staffel hast du die Syndication und dann kannst du richtig Geld damit scheffeln. Und selbst wenn du dann noch, selbst wenn sie bei How I Met Your Mother von mir aus noch eine fünfte und sechste gemacht hätten, aber spätestens dann hätte doch eigentlich, war die Geschichte doch erzählt. Also das ist doch im Prinzip immer noch. Du drehst dich im Kreis irgendwann. Ja, ja, wie ich in meinen Sätzen. aber ja. Entschuldigung. Ja, also ich kenne. Ich habe nur gerade unseren aktuellen Podcast im Kopf. Ach hey, erinnere mich nicht. Wir haben uns beide ein bisschen gedreht. So, fertig. Next. Frieda. Ja. Ich habe übrigens ein kleines Problem, dass es dadurch, dass es live ist, kann ich keine Pause machen. Ich muss Pippi. Ja, mach doch, ich kann auch erstmal eine Pause machen. Ja, aber dann höre ich ja nicht, was du erzählst. Ich komm, ich mach meine drei. Du kannst dir das schon durchaus nochmal angucken, ne? Hast du noch so einen kleinen Überraschungseffekt drin? Ja. Ich mach mal meine drei und dann gucke ich mal, dass ich mal hier ganz kurz konnte ja, weiß ich nicht, übers Wetter reden oder über meine Auswahl. Über dich einfach, wir lästern wie immer. Ja. Und wenn du dann wiederkommst, mach mal. Ja. Ach, Frieda, da bist du ja wieder. Ach, sehr peinlich, hoffentlich hast du nichts gehört. Ja, genau. Mach das. Okay. Also, mein Platz 3, und ich habe echt lange mit mir gehadert, ob die Serie nicht eigentlich einen besseren Platz verdient hätte, aber es ist oben echt bei mir alles so eng. Luft richtig dünn, du. Ja, wirklich. Platz 3 ist Firefly. Eine Serie, die ich wirklich abgesetzt habe. Welche Serie? Ja, es ist mit einer Staffel, ist es eine Serie. Alles, was mehr als zwei Folgen hat. Oder eine Folge. Fast mehr eine Serie als Band of Brothers, wenn du da jetzt schreibst. Ja, ist ja gut. Wir mögen dich auch nicht. Ja, Frieda und ich sind immer wir. Wir haben immer die gleiche Meinung. Firefly ist, wer es nicht kennt, also ich glaube, es kann gut sein, dass es viele Leute nicht kennen, ist, glaube ich, 2005, 2006 gelaufen auf Fox. Wurde nach, ich glaube, der 10. Staffel abgesetzt. Und dann wurden auch zwei Folgen, glaube ich, nicht ausgestrahlt und dann nur noch die letzte. Ist eine Serie von Joss Whedon. Hast du gerade 10. Staffel gesagt? Nach der 10. Folge hat sich Staffel gesagt. Wieder Joss Whedon. Joss Whedon hat auch Buffy gemacht, ne? Genau, der hat Buffy gemacht, der hat Angel gemacht, der hat Dollhouse gemacht, der macht die Avengers-Filme? Avengers? Ja. Und die Shield-Serie produziert er. Ah, Avengers. Okay. Mhm. Ja, und Joss Whedon ist großartig. Also ich glaube, der kann. Der kann schreiben. Ist halt auch ein Nerd, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man immer. Ich finde es immer toll, wenn man das so merkt, wenn man eine Serie guckt, dass dahinter Nerds sitzen, die wissen, wovon sie sprechen. Ja. Und die auch sehr, sehr, also sehr verliebt in das sind, was sie machen. Also gerade bei Firefly, finde ich, da merkt man das Herzblut, mit der die Serie gemacht ist, auch wirklich sehr an. Das werde ich aber auch bei meinem Platz 2 und bei Platz 1 sagen übrigens. Also nicht wundern. Firefly ist ein Science-Fiction-Western. Ja. Hauptsächlich. Er spielt in einer apokalyptischen Version unserer Zukunft. Die Erde gibt's nicht mehr. Die Menschheit musste sich neue Lebensräume im All suchen. Es gibt eigentlich nur noch zwei Systeme, die überlebt haben. Das sind die Amis und die Chinesen. Deswegen wird in der Serie auch gerne mal Chinesisch gesprochen, was auch nicht untertitelt ist, was ich eigentlich ganz geil finde. Aha, wer hat eine Nachricht bekommen? Was ist da los? Ich nicht. Chris. War der Alkoholiker. Hat er was zu sagen? Ey, wenn der was will er denn? Ey, was ist mit? Der soll sich nicht einmischen. Ja, jetzt stresst er mich, weil Bayern gerade spielt. Jetzt hat er gerade Tor geschrieben. Ach, der soll uns zuhören, verdammte Axt. Was Nein, er will nicht zuhören, weil er möchte das dann morgen hören. Ah, okay. Also nochmal fette Props an Ricky. Bayern Tor, yeah. Ja, auf jeden Fall die. Nein, er hört zu. auf jeden Fall. Meine Props zurück. Die herrschende Klasse in Firefly ist die, oder die herrschende Gruppe ist die Allianz, die wir besitzen in diesem System, wo die Menschheit sich jetzt hinverzogen hat, die inneren Planeten. Und dann gab es eine Unabhängigkeitsbewegung, die haben auch gegen die Allianz gekämpft, haben aber verloren und müssen sich jetzt irgendwie mit Gelegenheitsjobs und so halbseidenen Geschichten irgendwie durchschlagen. Und ein so ein Schiff begleitet diese Serie. Der Hauptdarsteller ist Nathan Fillion, ein großartiger Mann. Das spoilert aber nichts, weil ich habe bisher nur die allererste Folge gesehen. Oh. Und Nathan Fillion, alter Vater. Kommissar Fillion. Captain Reynolds, Captain Malcolm Reynolds, mit seinem Schiff der Serenity und seiner Crew. Die Serie heißt übrigens Firefly, weil das Schiff die Firefly-Klasse ist. Das Schiff selber heißt aber Serenity. Und die fliegen halt durch die Gegend und schlagen sich da halt so durch. Und es ist super. War so super, dass es abgesetzt wurde. Nee, Fox hat einfach keine Ahnung. Die Quoten waren nicht das, was Fox sich erhofft hat. Aber der Rückhalt von der Fangemeinde war so groß, dass Joss Whedon hinterher sogar noch einen Film draus gemacht hat. Serenity, Flucht in neue Welten oder irgendwie so. Also auf jeden Fall heißt der Film Serenity. Ich weiß nicht, wie der deutsche Zusatztitel heißt. Und der schließt die ganze Story nochmal schön rund ab. Das ist sehr, sehr, eigentlich sehr schade fast, dass die Serie nicht weitergegangen ist. Obwohl ich manchmal denke, ey, vielleicht war es auch ganz gut, weil wir sind nicht enttäuscht und haben einfach eine ganz, ganz tolle Staffel einer wundervollen Serie. Ist auch schön gefilmt, also sehr, die haben viel mit Schulterkamera gemacht und viel mit so Lens Flares, was damals, hey. Also 2005 einfach noch nicht so mega, was? Da Lens gab Flares. Es J.J. Abrams noch gar ja, nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist, Star Trek into Lens Flare. Und bald Star Wars into Lens Flare. Ich glaube, die haben auch was gemacht, ich kann nicht sehen, es blendet so. Ich glaube, J.J. Abrams mag Joss Whedon sehr gerne, wenn man ihn mal fragen würde, weil die haben auch echt viel von der Schulter gedreht und also in Into Darkness. Was heißt von der Schulter gedreht? Naja, dass die Kamera, also das war, ja, dass du siehst die Bewegung, das ist halt, das du hast halt immer das Gefühl, dass das sehr dicht dran ist und nicht, du hast keine feste Kamera auf dem Wagen, sondern halt auf der Schulter. Das heißt, du hast viel mehr Bewegung von dem, der die Kamera führt auch. Und du kannst auch, wenn die dann hinter jemandem herlaufen, dann bewegt sich das Bild immer so ein bisschen mit und es ist immer so ein bisschen atmendes Bild. Das musst du dir mal Firefly ein bisschen weiter noch angucken und da einfach nur drauf achten, wie die Kamera läuft. Ich bin bei Netflix und in meiner Liste und irgendwie habe ich überhaupt keine Ahnung, warum ich das noch nicht. Und die haben das halt auch gemacht bei den ganzen CGI-Sachen, wenn das Raumschiff fliegt und die Triebwerke gehen, dann fängt das ganze Bild an, also so ein bisschen zu wackeln und so. Also es ist, finde ich, vom Stil her super, super schön. Und dadurch, dass das halt alles so ein bisschen, ich meine, ey, die reiten durch die Gegend und haben Kühe auf dem Schiff. Es ist ein Sci-Fi-Western. Großartige Serie. So, hat da jemand noch irgendwie, Chris? Ich hab's gesehen, ja. Du hast es gesehen, mochtest du's? Ich fand's großartig. Ist bei mir in den Honorable Mentions mit drin. Haha, sehr schön. Ja. Honorable ist ein Scheißwort, ne? Absolut, aber die Ehre. Warum wir das auf Englisch sagen? Wie heißt denn das auf Deutsch? Ehrenhafte Erwähnung, oder? Die bei uns einen Ehrendoktor kriegen. Ja. Ich finde Firefly auch großartig und ich finde an der Serie, ich habe Buffy nicht gesehen und an dieser Serie hat man ganz klar gesehen, dass Joss Whedon einfach ein kompletter Nerd ist und aber auch sich nicht intelligenter irgendwie oder zumindest den Zuschauer nicht als dumm verkauft. So, das siehst du, wie du gerade richtig erzählt hast, bei diesen CGI-Effekten, wenn die Serenity wegbrettert, dass wirklich auch die Kamera mitwackelt und denkt er sich so, ja, der Zuschauer weiß bestimmt schon, dass es eigentlich so mit Absicht gemacht ist und dass es eigentlich relativ smart ist, was ich gemacht habe. Okay. Und von A bis Z geile Serie, viel zu kurz. In einer Folge spielt sogar Christina Hendricks mit. Ja. Yeah. Aus Mad Men, also inzwischen bekannt aus Mad Men. Inzwischen bekannt aus Mad Men und aus Drive. Meinen Lieblingsfilm, muss man ja nochmal sagen. Kannst du das bitte nochmal so sagen? Drive. Trademark drauf. Nee, das zweite Mal fand ich fast ein bisschen geiler. Ja. Naja, nun, mach weiter. Man merkt aber auch, also es gibt auch noch andere, zum Beispiel der den Badger spielt, Mark Shepard. Mhm. Oder der in zwei Folgen auftaucht. Ich glaube gleich in der ersten und dann irgendwie hinten nochmal in der elften oder so. Der spielt sowohl, hat er eine Episodenrolle in Doctor Who oder ich glaube sogar zwei Episoden und der spielt in Supernatural eine relativ lange wiederkehrende Rolle im späteren Verlauf. Hatte keine Letdowns, die Serie. Also die erste Staffel. War von A bis Z geil. Finde ich super. Ja. Willst du jetzt Pipi machen gehen? Ich will ganz kurz hören, was deine Serie Nummer 3 ist, ob ich mir das erlauben möchte. Oder ob ich das bei mir auf Platz 3 ist der Tatortreiniger. Okay, mach mal. Ich bin mal weg. Ist klar. Ja, knallt ja schon mal ordentlich rein hier, mein Pick. Maria, was dein Pick dabei? Ich glaube, ich muss auch auf Toilette. Kennst du der Tatortreiniger? Nee, aber ich kenne nur hier. Nee, kenne ich nicht. Der Tatortreiniger? Ist das eine Folge, eine Serie, die immer nach dem Tatortsonntag kommt und versucht, alles wieder gut zu machen? Genau, der versucht die Quote dann zu ordnen. Ja. Du kennst auch Stromberg. Ja. Du kennst doch den Ernie bestimmt, den Bjarne Mädel. Ja. So, die Serie ist auch von Arne Vielthusen, das ist der Regisseur, der auch Stromberg gemacht hat oder adaptiert hat, muss man ja sagen. Der Tatortreiniger ist halt Bjarne Mädel, Schotti heißt er, spielt in Hamburg und ja, das ist einfach, sein Job ist fucking Tatorte zu reinigen. Er hat auch mal so einen Film. Happy Sunshine Clean oder irgendwie sowas, ja. Okay, wird halt zu Familie XY gerufen. Unter anderem gab es auch eine Folge, da wird er in so ein Vereinsheim von Nazis, von Neonazis gerufen. Da wurde jemand, da ist jemand gestorben, da liegt halt viel Blut rum und er muss es sauber machen. Und dann dadurch, dass Bjarne Mädel halt so unfassbar genial ist, großartig in allem, was er tut, in seiner Gestik, sonst was, ist alles so gut. Und er grundsätzlich immer allen skeptisch gegenüber ist, entstehen immer so großartige Dialoge mit den Leuten, die halt noch darum jammern. In den meisten Fällen sind es halt Verbliebene. So eine Ehefrau, ja, wo der Mann gestorben ist. Und dann ja, tun sich da Abgründe auf. Und er denkt sich halt, oh, das ist jetzt auch ganz schön stressig und so. Und da merkst du halt auch, dass viel geheuchelt ist, was die Frau dann sagt und so. Und er dann auf die Schliche kommt. Und das ist einfach für mich die beste deutsche Serie überhaupt. Auf Platz 2 wäre bei mir dann schon Stromberg. Tatortreiniger mit Bjarne Mädel. Müsst ihr mal gucken. Gibt nur 3 Staffeln. Eine Staffel hat 3 Folgen. Wenn ihr wirklich mal einen Tipp habt, von mir haben wollt, dann Tatortreiniger, erste Folge gucken. Ihr seid gefesselt. Ist großartig. Ich bin wieder da. Ich habe sogar die erste Staffel gesehen. Fandst du nicht gut? Ich fand's gut. Aber es hat mich auch nicht, also ich weiß nicht, ob ich mit zu hohen Erwartungen reingegangen bin, weil alle das so mega gehypt haben zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich habe davon noch nie was gehört. Ist doch gar nicht. Kann ich auch. Na gut. Ja, ich mochte es, aber auch, also es hat ich war immer so leicht Fremdscham berührt und darauf komme ich nicht so gut klar. Warum? Weil wegen Schotti oder was? Wegen der Situation. Also es hatte immer sowas so, geh doch einfach nach Hause. Auch der Grund, warum ich Stromberg nicht gucken kann. Ja, das, da geht's mir ähnlich. Allein die Situation, wenn er da am Schrubben ist und im Nebenraum streiten sich halt die Leute über den Nachlass und so und du denkst ja, oh, das muss das peinlich sein und so. Ich find's großartig. Und auch da muss ich sagen, zu Recht auf Platz 3 in meinen Top 5. Also kann ich auch, also sowieso finde ich es unterstützenswert, dass eine deutsche Serie, die einfach auch gut gemacht ist. Also es ist ja, an der Serie ist nichts falsch. Es ist halt nur nicht mein Fall. Also es ist nicht so mein Geschmack. Aber an der Serie grundsätzlich ist nichts falsch, finde ich. Überhaupt nicht. Es ist ausnahmsweise mal was Gutes Deutsches. Ich bin auch, Stromberg ist mir echt nicht gut genug, wenn man The Office kennt. Naja, ich finde The Office und Stromberg gehen schon fast 2 verschiedene Wege. Natürlich dieses Reportage-Style, so das ist natürlich komplett gleich, aber ich finde, da kann man sich drum streiten, aber ich finde beides großartig. Ricky Gervais natürlich und Markus Maria, Christoph Maria Herbst. Wie heißt er? Christoph Maria Herbst ist richtig. Ja. Ja, aber es gibt wirklich, also das ist ja sowieso unglaublich, haben wir so wenig gute Fernsehautoren? Haben wir zu wenig Mut in den Sendern? Warum gibt's in Deutschland einfach nichts gegen den Schweiger-Tatort, ja? Weil die alle nach Amerika gehen. Ja, aber echt, ist das weil ich meine, warum? Ja. Es wird auch alles so wegproduziert. Also es ist immer, ich finde es immer lieblos. Das fand ich zum Beispiel bei beim Tatortreiniger nicht. Ja. Das fand ich liebevoll produziert, gut produziert. Aber ganz oft werden die Sachen einfach, egal was der Stoff hergeben würde, werden einfach runterproduziert. Das ist immer dieselbe deutsche Optik, die einfach die wir seit 20 Jahren kennen. Ja, und warum kann man nicht, also mit Optik ist ja viel zu machen. Also klar war Firefly auch vom Writing gut und von den Schauspielern gut, aber da hat auch echt viel die Optik einfach ausgemacht von dem ganzen Schaden der Serie, dass sich das mitnimmt und mitreißt und sowas kriegst du in Deutschland einfach nicht. Also, musst du es echt nochmal gucken. Ja, ich kann ich dir eigentlich nur ans Herz legen. Solltest du mal wenigstens die erste Folge gucken. Ja. Maria, jetzt wird's langsam heiß. Boah, ja. Aber jetzt, glaube ich, kommen wir auch in die Gegend, wo wir wahrscheinlich viele Überschneidungen haben. Ja, ich glaube bei mir nicht. Bin also ich mal gespannt. Ich meine Eins. Nicht. Meine Eins hat keiner von euch. Meine Eins hat einer von euch. Jetzt kommt doch TNG oder sowas. Nee, das hatte ich doch schon. Was? Star Trek TNG hat. Ja. Ach so, das war in den, ja. In der Gruppe, der Wohlfühler. Der Cheater-Gruppe. Genau. Mhm. Also jetzt die zwei. Ja. Ui, ui, ui. Meine zwei ist. Was mache ich da gerade? Genau. Naja, gut. Das ist so ein bisschen. Aber ich bin der Alkoholiker, ist klar. Der Trommelwirbel für Legastheniker. Also, meine Nummer zwei ist Game of Thrones. Ich bin ausgestiegen nach Staffel 2, weil ich es so schlimm langweilig fand. Ich fand nur Khaleesi hot. Ich fand nur Khaleesi hot. Ah, die ist auch hot. Die ist ganz ehrlich, hot. Mit der würde ich auch sehr gerne mal richtig abquatschen. Ihr wisst, Bam Bam Dingering. Ja, das Ding ist bei Game of Thrones. Ich kann euch nicht sagen, ob ich 2 Jahre nach dem Absetzen dieser Serie sie noch in irgendeiner meiner Liste drin wäre. Ich kann mich da gerade nicht so richtig von freimachen, dass ich letzte Woche die Staffel 3 komplett durchgeguckt habe. Guckst du also aktuell Staffel 4? Ich warte immer, bis eine voll ist, bevor ich was gucke. Ich kann nicht dieses von Woche zu Woche. Da wäre ich verrückt. Und ich bin einfach voll drin gerade. Und da haben mich so viele Sachen erschrocken und geschockt. Und ich war so, hat er nicht, hat sie nicht, haben sie nicht. Und ich finde, ich hasse da ein paar Leute so dermaßen aus tiefstem Herzen. Ja, natürlich, aber auch ein paar andere. Und ich liebe ein paar Leute so sehr und ich verstehe manche, also ich habe viele Emotionen zu vielen verschiedenen Charakteren. Und das schafft normalerweise kaum eine Serie. Ich habe viele Serien, wo ich wegen einem Charakter dranbleibe und von den restlichen ein paar okay finde, aber es gibt meistens so einen, wie zum Beispiel bei OC, der Seth. Aber geil, wie ich übrigens auch OC und Game of Thrones vergleiche. Und aber Game of Thrones, das ist ja so episodisch und man ist dann in der Welt in der einen Situation quasi die ganze Zeit weg von den ganzen anderen und ich vergesse dann auch die anderen immer, bin da voll drin, oh Gott, und wie geht es da jetzt weiter? Und dann ist man wieder, oh Gott, ja stimmt, was war da eigentlich los? Und ich bin da echt gerade drin. Ich kann aber nicht genau sagen, ob das eine Serie bei mir ist, die bleibt. Also die so nachhaltig ist wie OC California. Oh Gott. Naja. Ja, ich weiß. Darf keiner hören eigentlich. Nee, aber wie Band of Brothers zum Beispiel. Oder Mein Platz 1. Aber das ist halt, Game of Thrones schlägt für mich in so viele Kerben, Intrigen, Sex, so dieses Fantasy, es gibt Drachen, es gibt heiße Schnitten, es gibt Leute, die man hasst, es gibt Blut und es gibt irgendwie also Überraschungen noch und nöcher und eben auch, man kann sich nie sicher fühlen, nur weil jemand ein Hauptcharakter ist. Ich erinnere nur an die erste Staffel, ich werde nicht spoilern, aber da ist ja, ich habe ja zurückgespult auf meinem VHS-Player, weil ich das nicht geglaubt habe. Ich habe gedacht, nee, da denken sie sich da jetzt irgendwas aus, das war mit einer Spiegelung und da haben sie jemanden so verkleidet. Was? Läuft die Tochter eigentlich immer noch irgendwo rum? Und ich habe das alles nicht, also ja, die Serie, die kriegt mich echt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nachhaltig ist oder ob das ein knallbunter Kaugummi ist, der mir einfach so lange schmeckt, wie ich ihn kaue. Weiß ich noch nicht. Ich bin immer wieder, also ich denke immer, vielleicht muss ich der Serie doch nochmal eine Chance geben. Ich habe die ersten 4-5 Folgen, glaube ich, gesehen, wenn es hochkommt. Mhm. Und bin dann ausgestiegen, weil ich den HBO-Stil, also ich meine, es ist natürlich auch die Vorlage, es liegt ja nicht an HBO selber, aber dieses unfassbar grafische Sex- und Gewaltszenen, das geht mir einfach über. Ich mochte Rome total. Ich fand Rome super. Mhm. Aber inzwischen so der das, wisst ihr, was ich meine mit HBO-Stil? Was HBO-Serien so haben? Auch, ich mochte eigentlich auch von der wertig und authentisch alles irgendwie, ne? Ja. Also es ist irgendwie, ich mochte auch Boardwalk Empire, aber da hat mich dann auch irgendwann der Stil genervt. Also es war mir zu krass, zu viel Kontraste. Ja, Boardwalk Empire, das meine ich auch, HBO. Mhm. Und das ist irgendwie deswegen, ich glaube, das hat mich bei Game of Thrones irgendwann, und sie haben mich halt nicht wirklich gekriegt mit der Story, obwohl ich, ey, Fantasy wäre eigentlich genau mein Ding, ja. Aber irgendwie kriegt mich das nicht. Ich weiß nicht warum. Und ich denke manchmal, okay, vielleicht verpasse ich da tierisch was, aber weil ich meine, der Hype ist riesig. Amerika, ja. Ich glaube, die flippen aus. Also jetzt, als die haben doch jetzt gerade wieder angefangen, oder? Ja, war es auch so schwer, sich nicht zu spoilern. Weil so viele Leute, jetzt gibt es schon wieder 1000 Memes, die sich halt nur auf die neue Staffel beziehen, die aber natürlich auch Sachen spoilern, wie zum Beispiel schon alleine die pure Info, dass irgendwer noch lebt. Das ist ja mittlerweile bei Game of Thrones schon ein Spoiler. Ach, der hat zu Folge 2 gemacht. Scheiße, jetzt weiß ich das schon. Also ja, aber das so eine zum Sache. Beispiel, das hat mich noch nie von einer Serie abgehalten, die zu gucken, weil wenn eine Serie nur quasi davon lebt, dass ich wissen will, wer zum Beispiel jetzt in dem Falle überlebt oder nicht überlebt oder wer jetzt verdammt nochmal die Mutter ist, dann machen die irgendwie was falsch, weil das Geile ist ja eigentlich die Geschichte, die auf dem Weg hin erzählen. Übrigens auch das Schöne gewesen bei How I Met Your Mother bis Staffel 4 ungefähr. Ja, man hatte das völlig gar nicht mehr auf dem Schirm mit der Mutter. Ja, und es war, also da waren die Storys. Das war jetzt auch nur so ein witziges, eine dumme Randbemerkung mit dem Sterben. Das ist nicht das Einzige, worauf ich... Wer wird dieses Mal sterben? Und Daenerys, hier Drachenmutti, meine Güte, die hat so eine leicht fleischige Hotness. Die ist echt krass. Ich kann es gar nicht sagen, aber die ist irgendwie, die ist ja nicht so super dürre, die ist super schlank, aber die hat irgendwie so noch so Babyspeck auch im Gesicht und an den Armen und die ist irgendwie krass. Also ist eine schöne Frau, finde ich, auf jeden Fall. Ja. Die sieht toll aus. Die Analogie mit dem Kaugummi fand ich eigentlich ganz geil von Maria. Zwar bei mir ist es kein knallbunter Tropifrutti Kaugummi, bei mir ist es ein fucking ausgelatschter Hubba-Bubba, den du schon seit 8 Stunden im Mund hast, der sich einfach nur noch weiß ich nicht, staubig anfühlt im Mund. So, ich habe tatsächlich die dritte Staffel angefangen, habe dann auch gesehen, es war glaube ich dritte Staffel, wo Khaleesi dann wirklich mit dem Drachen abgeht so und richtig Stress macht, ne? Ja. Ja, oder nicht? Welche war das? Ja, ja, doch, das ist schon die dritte. Ja, und das fand ich eigentlich ziemlich geil, aber dann wieder irgendwie dritte oder vierte Folge, das war dann wieder so Rotze und dieses Game of Thrones Thema, was immer über allem schwebt und so, natürlich so diese Intrigen und so, das finde ich auch ganz geil eigentlich, aber das ist alles so bieder dargestellt. Und wenn ich jetzt immer bei Sky diesen Trailer zur vierten Staffel sehe und dieses wirklich, wer hat denn die Bücher geschrieben? George Martin. Genau, der sagt ja immer, dass HBO mehr Kohle locker machen soll für die Serie und ich finde das zu Recht. Es gibt eine Szene, die ich nur aus dem Trailer kenne von der vierten Staffel. Maria, willst du kurz die Ohren zuhalten? Na, aber vielleicht auch die, ist es jetzt für die Hörer? Also ich meine, okay, wer nicht gespoilert werden will, hört jetzt kurz weg. Ja, aber ich höre jetzt auch weg. Okay. Ja, erzählt's mir. Da sieht man halt nur ganz viele Truppen und ganz viele so Katapulte. Und das sieht so derbe schlecht aus, dieses CGI. Und da denke ich mir immer nur, ja, irgendwie so eine richtige Payoff am Ende der Staffel, den bekomme ich gar nicht, weil den habe ich bei Staffel 2 nicht bekommen. Da gab es so die große, fette Schlacht dann am Ende doch nicht. Vielleicht bin ich da irgendwie zu verwöhnt. Kann ich wieder? Ja, das wieder hören. So, ich rede gerade davon, dass es so den richtig großen Payoff, natürlich in der ersten Staffel mit diesem mega Abfuck am Ende, das ist schon ein krasser Payoff, definitiv. Und mit dieser großen Wand und so, das finde ich alles ziemlich geil, aber so der richtige War-Payoff, den bekomme ich irgendwie nicht und darauf fieber ich immer ab, so. Aber es bekommt mich nie und ich habe auch irgendwie, ich bin's leid irgendwie, mich zu beugen, weil alle irgendwie Special-Podcast machen von Sexy Cripples über sonst irgendwie allem. Ja, neue Folge ist draußen. Oh, ich liebe Sexy Cripples. Ja, aber so, neue Folge, da machen sie gleich da ein mega Brimborium drum und ich bin's jetzt wirklich leid. Ich glaube, ich fang's auch nicht mehr an. Ich will's nicht mehr. Ich bin jetzt stur. Ich zick da jetzt rum. Ich glaube, ich guck Game of Thrones nicht mehr weiter. Ich habe jetzt die dritte Staffel durchgebinged, wie man so schön sagt, in letzter, sind die Jugend jetzt neues Dings. Und ich gucke jetzt gerade alle Sexy Cripples Dinger nacheinander durch für Staffel 3. Sexy Cripples, Frieda, kennst du das? Nee, gar nicht. Ich war gerade auch kurz ein bisschen erschrocken, der Wolf, in den ich so verliebt war von Game One, du weißt, und immer noch bin. Ja. Der ist ja nicht mehr bei Game One leider beim Plauschangriff, aber Wolf, der hat jetzt einen eigenen YouTube-Channel mit seiner Frau, wo die so ganz viel auch Let's Plays machen, aber auch so Serienbesprechungen und Filmbesprechungen als möglich. Das ist jetzt die voll fies, nennen sich Sexy Cripples. Das ist voll fies, was ich sage. Das definitiv kann die Leute mich jetzt durchbeleidigen, wie sie wollen. Ey, die Frau sieht doch aus wie Quagmire von Family Guy, oder? Kennt ihr Quagmire? Ja, ich überlege gerade, beide nebeneinander zu stellen, aber das finde ich nicht. Okay, na gut, dann bin ich einfach nur ein dummes Schwein. Na gut. Wolf, aber warum? Den können wir auch auf unsere Promi-Einladeliste schreiben. Den Wolf? Ja, den finde ich so toll. Echt? Ja, ich Maria und ich haben jetzt... Jetzt gar nicht so in Love oder so, sondern ich finde ihn einfach super. Maria und ich haben jetzt eine Liste von Promis, die wir gerne in unserer Sendung haben. Oh, ist das schon Promi, wenn man einmal bei Game One war? Naja, schon. Sobald einer von uns verliebt ist, zählt das halt. Naja, du, wir fangen da ganz weit unten an damit. Oh, der Arme. Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt Promi-Status. Ich glaube, der hört es nie. Ja, klappt bestimmt. Naja, ich habe ja nur meine ganze Liebe gestanden ihm gegenüber. Da muss er jetzt nicht alles wollen, ne? Kleiner Finger, ganze Hand und so. Wir beruhigen uns mal alle. Man muss auch mit Kritik umgehen können. Was schreibt der Ricky? Das war ja nicht der Ricky. Es gibt auch andere Menschen. Andere Menschen, die mit dir reden. Nein, eben. Wieso? Wir quatschen Ricky noch gerade. Wer soll das jetzt sein? Ricky fragt gerade, ob Californication schon dran war. Nicht im geringsten. Okay. Honorable Menschen vielleicht. Vielleicht. Wer war denn jetzt? Achso, ich glaube, ich bin. Zweiter, ja, Platz. Also ich will das jetzt auch gar nicht so als, ich habe nicht genug von Game of Thrones gesehen, um es wirklich bashen zu können, ne? Würde ich nochmal sagen. Also ich gucke es vielleicht noch. Das ist mir egal. Game of Thrones bashing. Ich stehe einfach drauf. Ich stehe auf. Es ist auch total. Das ist aber auch total gerechtfertigt. Wie gesagt, das ist so dermaßen, also ich fand das bei den Comedians schon krass, wie sehr das geschmacksabhängig ist, was man wirklich mag. Obwohl ich finde, Louis C.K., ja. Ja, aber da haben auch, also finde ich, wieder ganz viele gefehlt und man hätte auch mal locker daraus zwei Sendungen machen können und das aufteilen können in Kabarett und Comedy, weil ehrlich gesagt, da gibt's, wenn man Hagen Räther mit reinnimmt, gibt's auch noch ganz viele, gerade Deutschland hat an Comedy nicht viel zu bieten, aber extrem viel an gutem Kabarett. Also von daher, sag mal schnell, Platz 2, ich muss auch mal kurz für kleine Ich wollte gerade noch einen kurzen Satz zu Game of Thrones eigentlich sagen. Ja, dann geh mal. Okay. Ja, einen Abschlusssatz sozusagen. Ja. Und zwar, für ihr lieben Leute da draußen, kennt vielleicht einige ja, andere nein, Honest Trailers, also ehrliche Trailer, aber auf Englisch geschrieben, ne? Honest Says. Und das ist auch ein YouTube-Channel und guckt euch das mal an. Das ist sowieso super, super lustig. Die machen quasi so ehrliche Trailer für Filme, wenn die mal ehrlich wären würden. Und da gibt's jetzt seit einer Woche auch Honest Trailers Game of Thrones. Sollte man sich aber nur angucken, wenn man Staffel 1 bis 3 durchgeguckt hat. Angeblich gibt's auch eine spoilerfreie Version, die habe ich mir aber nicht angeguckt, weil ich kenne sie. Ist ja Quatsch. Ja. Und da muss ich auch ein paar Mal sehr lachen, weil die Teen ist natürlich schon mega durch den Kakao da und das ist sehr lustig, weil sie sich zum Beispiel darüber lustig machen, dass es 500 Hauptcharaktere gibt, von denen man nur von irgendwie starring these 10 characters, you know the names of this guy, those dudes, who's that, I've forgotten this name. Und dann sieht man halt die ganzen Leute und denkt, scheiße, ich weiß wirklich nicht, wie der heißt. Und der war in jeder Folge dabei. Das ist total lustig. Sehr gelacht. Kann ich sehr empfehlen. immer noch Game of Thrones Honest Trailers. Das hat mich aber übrigens bei Game of Thrones auch voll irritiert, gerade zu Anfang, dass es wahnsinnig viele Charaktere gab, die nicht alle wirklich so eingeführt wurden, dass man dachte, okay, an dem muss ich jetzt dranbleiben, weil der wird mal irgendwie wichtig für die Story. Also ich war irgendwie mega überfordert mit den Charakteren. Das ist sowieso, finde ich, immer schwierig, wenn man in eine... Wenn man halt wirklich in eine große Serie einsteigt, also jetzt nicht sowas, ich sag mal, so eine kleine Ensemble-Serie, sondern halt wirklich was mit, weiß ich nicht, 15, 20, 30 Leuten, ist es halt eh schwierig, also auch, ich glaube, vom Writing her einfach schwierig, die Leute alle so vorzustellen, dass die Story trotzdem noch passiert. Aber das hat mich echt überfordert. Also, war ich ein bisschen... Aber ich glaube, ich gebe der Serie nochmal eine Chance. Weil ich will ja auch immer wissen, was der Hype ist. Es gibt ja halt gerade auch diesen... Ich auch. Diesen True Detective Hype. Und ich will auf jeden Fall True Detective gucken, weil irgendwas muss doch da dran sein. Ich habe die erste Folge schon gesehen. Und, wie war's? Hart, aber spannend, aber hart. Die startet jetzt am... Ich habe die angefangen zu gucken, als ich Abendbrot gegessen habe und musste kurz warten, auf Pause drücken, bis ich fertig war mit Essen. Morgen startet sie nochmal auf Sky. Ich habe sie mir schon einprogrammiert, ich werde sie definitiv mir geben. Oder wenn ich meinem Papa das mal sagen, der hat Sky, der soll das mal gucken. Genau, kommt 21 Uhr morgen auf Atlantic HD. Muss ich mir gleich mal hinsetzen. Ich wohne übrigens gerade bei meinen Eltern. Warum nicht? Das war niedlich. Ja. Der kann. Du, wer hat, der kann. So sieht es nämlich aus. Ey, ganz ehrlich, ich würde auch bei deinen Eltern wohnen, wenn ich könnte. Das ist super. Alle wollen immer bei meinen Eltern wohnen. Wie oft ich Anfragen kriege, ob meine Eltern noch jemanden adoptieren würden. Ja, ihre Eltern sind super. Also die sind wirklich die tollsten Eltern, die man sich so vorstellen kann. Naja. Und haben auch noch, andere Söhne haben auch schöne Eltern, aber aber nur die Söhne. Nee, aber Marias Eltern sind schon extrem speziell, super herzlich, nehmen jeden mit sehr viel Wohlwollen auf, der da vorbeikommt. Ja. Sind für jeden Scheiß zu haben. Und dann haben sie auch noch ein süßes Haus, in dem man sich echt wohlfühlen kann, wo man einfach wirklich das Gefühl hat, man kommt da rein und, oh ja, hier bleibe ich. Das ist echt, echt schön. Es geht so weit, dass, wenn ich meine Geburtstagsfeiern organisiere, die Leute mich fragen, ob dann auch meine Eltern kommen, ob ich da bin oder sonst irgendwer interessiert überhaupt. Hauptsache, deine Eltern sind da. Hauptsache, weil wirklich ein Jahr war es so auf der Kippe und dann, ach na, ich weiß nicht, ob ich komme, kann man das dann nicht umlegen? Ja, alles klar. Macht ja nichts. So, next. Ja. Achso, meine Serie 2. Jetzt wird's spannend. Ja, voll. Ich weiß ja eh, was eins ist. Aber was ist zwei? Community. Das wusste ich auch. Schönes Ding. Ich liebe Community. Community ist eine Comedy-Serie, die zurzeit noch auf NBC läuft. Morgen läuft das Staffelfinale. Nee, nicht morgen. Was ist heute? Mittwoch. Doch, morgen läuft das Staffelfinale der 5. Staffel. Es ist auch noch nicht klar, ob es eine 6. gibt. Bei denen immer so, ne? Das Beste. Mhm. Ja, es ist immer, es war noch kein, also noch. War nach der zweiten schon so? Ja, das war auch nach der ersten, glaube ich, schon so. Also haben sie die Nachricht auch sehr, sehr spät bekommen, dass sie wieder verlängert wurden. Community ist eine Serie von Dan Harmon, der wahrscheinlich außer Community-Fans irgendwie nicht so richtig was sagt. Oder überhaupt irgendwie so Serien-Fanatikern. Ich folge ihm auf Instagram. Auf Instagram. Ja, ich folge ihm überall. Also ich höre auch seinen Podcast. Alles, was Dan Harmon macht, sauge ich auf. Ich habe auch ein Buch mit seiner Signatur. Also ich bin ein bisschen hysterisch, was das angeht irgendwie. Aber diese Serie ist eine Comedy-Serie, die so gut geschrieben ist und so viel Herz und Ernsthaftigkeit mitbringt, dass es tatsächlich auch Folgen gibt, wo ich sage, oh, okay, Comedy. Also bis auf die paar Lacher, aber das war schon eher irgendwie eine Charakterentwicklung sehr, sehr groß erzählt zum Beispiel. Also die machen sehr viele Genre-Spoofs, sagt man in dem Fall dann Spoof. Also wenn die irgendwie ein Genre nehmen und das auseinandernehmen und in dieses Setting setzen. Ich weiß nicht. Community spielt an einem Community College. Eine Gruppe von 7 Schülern quasi, erwachsenen Menschen zwischen 18 und Mitte, Ende 30. Ah, nee, stimmt gar nicht. Pierce Hawthorne, gespielt von Chevy Chase. Ja. Awesome. Ich liebe Chevy Chase und Childish Gambino. Ja. Ich liebe Chevy Chase auch. Also ich kann auch wirklich inzwischen wirklich jedem aus dem Cast was abgewinnen. Also das ist, das geht ja auch weiter bis in die Nebencharaktere und in die auch selbst die anderen College Students, die da so rumlaufen und die dann mal alle drei Folgen irgendwie einen Satz sagen. Selbst die sind irgendwie so tolle Charaktere. Du lernst so viel über die im Hintergrund irgendwie. Das ist echt schön. Ja, ich weiß gar nicht, was ich über Community erzählen soll, ohne da zu viel zu sagen. Guckt's euch an, guckt vor allem die ersten 5, 6 Folgen auf jeden Fall, weil dann nimmt's ein bisschen Fahrt auf. Die zweite Staffel. Man braucht echt ein bisschen. Ja, ich finde aber, also ich finde auch schon die erste Folge gut. Ich mag sowieso, es gibt wenig Folgen, die ich nicht so gut finde, obwohl ich jetzt die vierte Staffel, als der Name nicht dabei war, auch tatsächlich einfach nicht geguckt habe. Echt? Ich muss es aber nachholen. Also das war so eine, ich habe so viel Schlechtes darüber gehört, dass ich es nicht gucken. Also ich wollte es gucken. Ist der Schreiber. Der also, Creator, ja. Der hat auch, also du merkst den Unterschied, ob er dabei war, ob er die mitgeschrieben hat. Der hat auch jedes Skript ist nochmal 1000-mal durch seine Hand gegangen. Der hat auch mega Beef gehabt mit NBC deswegen, weil er halt irgendwie die Skripts teilweise kurz, also während die Szenen gedreht haben, noch umgeschrieben hat. Und also der ist ein großer Professionalist, wie sagt man? Also, nee, perfekt. Vielleicht auch ein Narzisst, man weiß es nicht. Ja, das hat man schon. Also narzisstisch ist er auf jeden Fall, glaube ich. ist ein sehr, sehr spannender Charakter übrigens. Also Fernsehautoren grundsätzlich sind, glaube ich, eine spezielle Gattung Mensch irgendwie, aber er ist dann Paradebeispiel von, wie man trotz seltsamer Persönlichkeitsstruktur einfach geniale Sachen machen kann. Also, er ist definitiv genial, ist ein hyperintelligenter Mensch. Das ist echt krass. Die zweite Staffel ist, finde ich, nach wie vor immer noch die beste. Die vierte müsste ich dann vielleicht mal irgendwann gucken, um zu sagen, ob sie wirklich so schlimm ist. Aber was man halt immer wieder liest, dass man halt merkt, dass Dan Harmon fehlt, weil die Serie ist so sein Herz, das ist sein, alles, was da an emotionalen Sachen drin ist, es kommt alles irgendwie von ihm. Und er hat einen sehr, sehr krassen Ansatz, Stories zu entwickeln. Und also wer sich irgendwie für TV Writing interessiert, sollte sich mal mit ihm und seiner Art eine Story zu, wie sagt man denn auf Deutsch, Story Breaking, also eine Geschichte zu entwickeln, irgendwie mal auseinandersetzen, das ist echt ganz cool. Ja, liebe diese Serie. So. Ich finde es tatsächlich auch, ich habe nur die erste Staffel gesehen, extremst gut, weil die Assets sind ja grundsätzlich recht limitiert so von der Serie. Ich meine, das spielt ja alles nur auf dem Campus. Es gibt ja keinen großartigen Rückzugspunkt, ne, für die einzelnen Charaktere. Und was die Serie in der ersten Staffel zumindest abfeiert, ich werde mir jetzt, wenn du sagst, die zweite ist noch viel besser, werde ich mir die zweite definitiv reingeben. Ich fand's großartig. Community ist fantastisch. Childish Gambino, wie heißt der Schauspieler? Also der Alte ist ja sein Rap-Name, ne? Ja, ach, sag mal, Donald Glover. Ey, diese Raps am Ende. Ja, mega. Das ist ja so gut, Mann. Ey, also. Ich habe eine Troy and Abed in the Morning Tasse, eine offizielle. Ist so geil. Ja, ich mir bestellt bei dem Sender da, bei dem Merchandising. Hat auch nur 800 € Versandkosten gekostet. Siehste? Ging eigentlich ganz gut. Tasse hat aber nur $4 gekostet, ne? Ja. 2,75. Die Serie ist auf jeden Fall durchgeknallt und wenn ihr es könnt, also wenn ihr irgendwie sowieso gerne im Original guckt definitiv Community nur im Original. Die deutsche Synchronisation wird zwar ein bisschen besser mit der zweiten Staffel, finde ich, aber ist immer noch gruselig und da gehen so viele Witze verloren, da gehen so viele Wortwitze verloren. Die deutsche Version ist extrem geschnitten. Da fehlen manchmal komplette Jokes einfach. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht übersetzen konnten oder ob die Zeit nicht gereicht hat fürs deutsche Format. Mhm. Aber da fehlen manchmal komplette Sätze. So, also, naja. Also, wenn ihr es, Entschuldigung, jetzt bin ich aufgestoßen. Danke, dass du es auch nochmal gesagt hast. Sorry. Was hast du gemacht? Ich habe gar nicht zugehört. Ja, was genau? Und wie hat sich das angehört? Kannst du es nochmal nachmachen? Ja. Ich kann nicht aufstellen. Kann ich, wenn einer guckt. Oh Mann. Ja, Entschuldigung. Macht nichts. Niemand muss sich fürs Lachen entschuldigen. Ah, Community finde ich auch super gut. Ich mag ja nicht wie alle anderen, aber immer die Paintball-Folgen, die mag ich überhaupt nicht. Meine Lieblingsfolge bisher, ich habe, glaube ich, 2 Staffeln gesehen, 2,5, ist die Dungeons & Dragons-Folge. Ja, die ist super. Die ist okay. Super. Es gibt auch, und mein Lieblingscharakter ist der Dean und Chen, abwechselnd. Ja, der Dean übrigens gespielt von Jim Rash, der einen Oscar gekriegt hat, zusammen mit Alexander Payne, glaube ich, für The Descendants. Fürs Drehbuch zu The Descendants. Großartig, ich liebe den Film. George Clooney, ne? Ja. Und Jim Rash, der Dean aus, der hat auch bei der Oscar-Verleihung total geil, als sie sich den Oscar dann auf der Bühne abgeholt haben, das war die Oscar-Verleihung, wo Angelina Jolie dieses Kleid mit dem mega langen Schlitz anhat und das Bein immer so komisch rausgestellt hat. Ja, und Jim Rash, merkwürdig, ne? Das Bein. Ja, und Jim Rash, der Dean aus Community, hat sich, als er auf der Bühne den Oscar entgegengenommen hat, auch so hingestellt und hat das Bein rausgestellt. Einfach so, ich glaube, der hat noch nicht mal was gesagt. Der hat einfach nur die ganze Zeit, während Payne geredet hat, irgendwie das Bein so ausgestellt. Es war sehr, sehr lustig. Ich habe wirklich, wirklich sehr, sehr viel gelacht. Der Typ ist echt. So, mein Platz 2. Mein Platz 2 ist wieder eine HBO-Serie. Das ist eine reine Qualitätsmaschine. Titten, ne? Titten willst du, Titten. Titten was? Und Blut. Ja, Titten willst du, das ist doch klar. HBO ist immer Titten. Okay. Das RTL des reichen Mannes wird dann wohl, oder was? Na, bei RTL kommen dann aber auch noch. Na, egal. Oh Gott, jetzt mir schlecht. Scheiße. Erzähl einfach schnell. Jetzt alles. Platz 2 bei mir habt ihr bestimmt nicht gesehen, weil ist, würde ich fast sagen, ist eine reine Männerserie, die Sopranos. Ah, ich glaube, Maria hat die gesehen, oder? Mhm. Ich habe sogar das Sopranos-Kochbuch und koche daraus oft. Nein, echt jetzt? Supergeil, supergeil. Männerserie, das habe ich übrigens noch nie gehört. Ja, doch, meine gehört. Freundin mag es überhaupt nicht. Ja, aber auf Game of Thrones fahren die Weiber alle ab, oder was? Also, ich meine, da ist doch Game of Thrones noch mehr eine Männerserie als Sopranos. Weiß ich nicht, da gibt's ja noch. Ich meine, weißt du, Sopranos ist ja auch so ein bisschen mit Familie und Emotionen und so, und bei Game of Thrones gibt's nur Titten und Blut. Da gibt's, nein, was? Da gibt's nur Emotionen und Familie und mal Titten und mal ein bisschen Blut. Egal, mach weiter. Ja, Sopranos, Serie von David Chase, der ein kompletter Mafia-Nerd ist. Und ja, die Serie ist einfach komplett irgendwie angelehnt an Goodfellas und an Der Pate natürlich. James Gandolfini ist im letzten Jahr, ne, verstorben. Habt ihr übrigens diesen Nuff Set gesehen? Den letzten Film von ihm? Nee. Schade, ich auch noch nicht. Riesengespräch. Ja, ist eine Serie von einer italo-amerikanischen Familie, die in New Jersey ja, krumme Dinger drehen. Mit Familie meine ich Mafia-Familie. Seine Frau Carmella, von Edie Falco gespielt, die man ja auch kennt von wie heißt diese Art? Nurse Jackie, ne? Nurse Jackie. Von Nurse Jackie kennt. Auch fantastisch, die im Prinzip immer weiß, was da so abgeht. Mit Sicherheit auch weiß, dass er ab und zu mal im Badabing, das ist nämlich die Bar von Tony Soprano, auch das eine oder andere Mal eine Tänzerin flachlegt und so. Also komplett angelegt an Der Pate und Goodfellas. Spielt in der Jetztzeit. Von 99 bis 2007 gab es diese Serie von HBO. Find's wahnsinnig geil. Und die Hauptfigur Tony Soprano gepaart mit diesen Psychoknacksen, die er dann bei Dr. Jennifer Melfi dann wieder versucht zu kitten, ist so großartig. Zur einen Seite hast du diesen fucking Mafia-Boss, so der mächtigste Mensch der Welt, hast du das Gefühl. Dann kommt er allerdings nach Hause, guckt in den Spiegel, kriegt so einen Panikanfall und denkst du, ja, das ist auch nur ganz normal. Und ich find's fantastisch. Find's großartig. Maria, was sagst du dazu? Ich finde die auch ganz toll, aber ich habe nur die erste Staffel gesehen. Und zwar, ich fand die erste Staffel extrem super. Ja. Und es gab damals die Situation, was war denn? Irgendwas Krasses musste ich in meinem realen Leben hinkriegen. Mit Zeit und so. Abi? Und nee, das war voll. Ich habe Sopranos erst vor 3 Jahren geguckt. Irgendwas war in meinem Leben, wo ich dachte, scheiße, ich muss das jetzt weglegen und das jetzt machen. Und ich dann wollte. Abi. Ja, ich wollte die immer mal wieder anfangen, aber dann eben von vorne, aber es ist ja doch ganz schön viel, ich habe das auch alles zu Hause. Aber das Sopranos Kochbuch, Neapolitanische Küche, kann ich sehr empfehlen. Übrigens. Erzähl mal, was gibt's denn da so? Also richtig die Klassiker, ich habe da gibt's ganz viele Kuchen drin, aber eben nicht jetzt so typisch, was man so denkt, Pizza, Pasta, sondern also so wirklich. Also nicht so Mama Italia, sondern schon ein bisschen aus der Serie entlehnt. Ja, aber schon tatsächliche Originalrezepte aus vor allen Dingen so Neapel, also so ist das sehr. Und da ist halt ganz viel mit Fleisch und irgendwelchen Fleischeintöpfen, die 7 Stunden kochen müssen. Und ich hab da schon so total super leckere Bacon-Rouladen gemacht oder Penne à la Wodka habe ich gemacht und so eine selbstgemachte Lasagne, wo ich auch den Teig selbst gemacht habe. So, also voll die geilen Rezepte da drin. Ja, da gibt es, ich möchte nicht sagen, davon gibt es einen Spin-off, weil es ist per se kein Spin-off, weil es von einer anderen Produktionsfirma ist. Es gibt eine Serie, die heißt Lilyhammer. Oh, ja. Die ist bei mir auch in der Liste bei Netflix, die will ich unbedingt gucken. Honorable Mention bei mir auf jeden Fall. Ja, mit der Hauptrolle Silvio Dante, der immer schön den Paten zitiert und immer... Wer mich da jetzt spoilert, kriegt, muss heute mit einem Auge wach auf den Schlaf. Okay. Er hatte heute ein Auge wach. Aber Leute, wenn ihr Lilyhammer gucken könnt, dann, wenn ihr irgendwie Zugriff drauf habt, guckt's euch an. Das auf jeden. Ganz, ich guck's, glaube ich, auch gerade. Auf meinen Anweisen. Philipp hat es auch geguckt. Der hatte das letztens im Zelle-Leute-Podcast vorgestellt. Ist großartig. Zweite Staffel jetzt durch. Eine dritte ist wahrscheinlich auch, hat grünes Licht. Ach, sehr gut. Ja. Auf deinen Anweisen schreibt Ricky. Ja, auf meinen Anweisen, Ricky. So. So, ja, das wär's. Geil, wie Ricky auf so einer Metaebene doch dabei ist hier heute. Süße Storch. Eine ganze Süte? Eine Süte Storch? Oh, ey Leute, ganz ehrlich, als ich das nochmal gehört habe, ich habe die Sendung bestimmt noch 2 oder 3 Mal gehört, weil ich da jedes Mal so lachen musste. Ach, oh, das war so Wahnsinn. Auch wie wir abgegangen sind darüber, dass er 2,5 Stunden braucht, um dieses eine Butterbrot da oder oh, der Ricky, der kann sich nicht wehren. Hört zu, ja. Lass den mal in Ruhe. Wo wir gerade übrigens über Kochen gesprochen haben, da verplange ich mal kurz. Ricky und ich, wir werden am Freitag kochen. Beziehungsweise er wird kochen, ich bin ja gelernter Koch. Und weiß zumindest ab und zu das ein und andere. Was schreibt der denn da die ganze Zeit, wovon ich rede? Also er wird kochen, ich bin der Knopf in seinem Ohr am Freitag. Ja. Auf MMA Radio, um 10 Uhr morgens schon. Oder 10 Uhr morgens. Oder um 10.30 Uhr, ich weiß es nicht mehr. Ja, Sopranos, großartig. Muss jeder gucken. Gerade wegen James Gandolfini. Ja. Rest in Peace, Big Man. Ja. So, jetzt wird's aber... Und jetzt müssten wir eigentlich doch die Honorable Mentions machen. Ja, stimmt, da habe ich mir wieder verdrängt. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass Maria den als erstes ihren ersten Platz sagt, weil ich langsam auch das Gefühl habe, dass wir es selber haben. Ach du Kacke, okay. Ganz langsam, das ist doch total lange schon klar, dass wir das selber haben. Da hätte ich aber nicht gedacht, dass du es auf Platz 1 hast. Oh Mann. Ich mache nur meine Honorable Mentions, ne, können wir aber kennen. Du kannst deswegen mir auch zuerst nennen, ich hänge mich dann da rein, habe ich keinen Spaß mehr. Weil ich weiß, bei dir ist es noch Platz 1 als bei mir. Also ich gehe mal schnell, meine Honorable nenne ich einfach nur, ne? Mhm. Ja. Man kann ja auch was dazu sagen, warum. Auf Setzle. Auf Setzle vielleicht. Ja, also Rome. Ja. Wie ja, schon besprochen, super gute Serie. Titus Maximus Pollus Delicius. Ich denke mir einfach gerade Namen aus. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Fühlte sich wirklich krass an. Man war so in dieser Welt drin und da sind auch so Sachen gewesen, die man vorher in so Serien aus dieser Zeit noch nicht gesehen hat. Also kann ich sehr gut empfehlen. Kann man auch schön durchballern. Ist nicht so lang. Auf Platz 2, also na, auf Platz irgendwo, Louis. Mhm. Weil ich einer der wenigen Menschen auf der Welt bin, die irgendwie ein bisschen verliebt ist in Louis C.K. Weil die leicht pummeligen Rothaarigen bei mir einfach ganz vorne stehen. Gilmore Girls, weil es mich eine Zeit lang einfach krass begleitet hat. So. Das ist aber eine süße Serie. Es hat einfach zu einer bestimmten Phase in meinem Leben gut gepasst. Jetzt ach, du wolltest doch Supernatural nicht gucken, weil der eine von den Brüdern ist. Du mochtest den in Gilmore Girls nicht und willst deswegen Supernatural nicht gucken, hast du mir mal gesagt. Ja, ist tatsächlich so. So, Community habe ich hier. Dann habe ich hier Buffy. Brauche ich, glaube ich, auch nichts weiter zu sagen. Buffy kennt jeder wahnsinnig gut. Habe ich letztes Mal wieder komplett durchgeguckt, dank Netflix. Navy CIS. Ich weiß nicht, warum. Ach ja, die kriegt mich aber auch. Navy CIS ist die meistgeguckteste Serie auf der ganzen Welt, nur mal als Trivia. Ja. Und es läuft auch auf Sat.1 und Kabel.1, alles auf einmal. Überall. Ja. Das lief mal eine Zeit lang nach, ich glaube, Walking Dead auf TNT-Serie. Und dann habe ich immer den Anfang noch mit aufgenommen von CSI, Wanne Eichel oder was es war. Ich finde das so schlimm. Nee, es ist nicht CSI, es ist Navy CIS. Ja, nee, Entschuldigung, natürlich, war ja auch komplett. Es rennt halt Es rennt halt mit einem großen, mit der großen Amerika-Flagge durchs Bild die ganze Zeit. Also wenn ich diese Schwarzhaarige mit den Zöpfen schon sehe, da lache ich mich tot. Ja, ach, es ist halt, ja. Also für mich ist es echt auch so eine Wohlfühlserie. Es ist nicht eine meiner liebsten Crime-Serien, glaube ich, aber es ist definitiv eine Serie, wenn die läuft, auch das kann ich weggucken. Das ist einfach, oh, hinsetzen, gucken, läuft schon. Ich muss nicht doll aufpassen, weil das ist viel selbsterklärend. Ducky ist irgendwie nett. Ja, Ducky ist irgendwie nett, genau. Und irgendwie auch der, wie heißt denn der leicht angepummelte, der dann irgendwann so viel Licht, so viel Gewicht verloren hat. Ich weiß. Ich hoffe, das war die Antwort darauf, als ich gefragt habe, wer wieder dieser leicht angepummelte heißt, der so viel Gewicht verloren hat. Und Ricky schreibt im Chat, Ricky. Yay, 16 Kilo, Alter. Sehr gut. Nicht schlecht. Großartig. Ich mach mal weiter, okay? Mhm. Also, ne, ja. Ich hab jetzt. Warte mal, wo bin ich denn hier? Emergency Room? Emergency Room habe ich, ist einfach, fand ich auch eine tolle Serie, die habe ich als Kind und Jugendliche gesehen. Und jetzt weiß ich nicht, das ist mein letzter jetzt, ob ihr das überhaupt kennt, aber ich habe das früher so gern geguckt und ich kann mich kaum noch erinnern, aber ein Mountie in Chicago. Geil. Aber wenn wir jetzt auch noch die ganzen alten, da bin ich ja noch gar nicht beigegangen, aber wirklich die alten Serien, die irgendwie damals total cool waren. Was bist du da noch nicht, bitte? Da bist du noch nicht beigegangen? Ja. Ja, sagt man hier so. Oh Gott, du bist echt Kölner geworden. Ja, ein Mountie in Chicago, einfach habe ich immer einfach total gern geguckt mit dem Typen und dem Hund und dem anderen mit der Halbglatze und dem verschwindenden Kind. Ist irgendwie cool. Macht es. So, ich mal schnell. Mhm. Ja. Als Vertreter für die Comedy-Serien auf jeden Fall Scrubs. Finde ich immer noch gute. Die hätten aber auch einfach mal sagen sollen, nach Staffel 6 oder so, vielleicht schicken wir alle auch mal nach Hause und lassen die mal ja Urlaub machen oder so. Die hatten doch plötzlich auch so Jugendliche dann da drin. Ja, das glaube ich, Staffel 8 oder was. Also, das hat dann irgendwann nicht mehr gefetzt. Aber ansonsten finde ich immer noch eine der lustigeren Comedy-Serien. Californication und Dexter, wie gerade von Ricky schon gefordert, finde ich, sollte man auf jeden Fall auch erwähnen. Zumindest bei Californication kann ich nur für die ersten zwei Staffeln sprechen, aber mochte ich sehr, als ich das geguckt habe. Ich mochte das auch, ich weiß aber nicht, warum, ich habe vier Folgen gesehen, warum ich das nicht weitergeguckt habe. Da fällt mir noch Bored to Death ein. Bored to Death hast du mir auch mal irgendwann aufgeschwatzt. Ja. Bored to Death ist doch mit Jason Schwartzman. Zach Galifianakis, ne? Ja, und vor allen Dingen Ted Danson. Ich liebe Bored to Death. Das ist wieder so ein Frauending. Das verstehe ich wieder nicht. Bored to Death ist überhaupt kein Frauending. Also es ist genau so ein Frauending wie Game of Thrones. Ja, ja. Da reicht es jetzt. Ich finde, was auch definitiv reingehört, sind Serien wie Twin Peaks. Das Schweigen im Wald. Was ist denn da los? Frotzeöde. Leute. Frotzeöde. Echt? Ja, ganz schlimm. Twin Peaks nicht ganz schlimm. Ich mag's für das, was es auch hervorgebracht hat. Also Twin Peaks ist ja so ein bisschen mit der Grund, dass eine Serie wie Akte X gekommen ist. Ja. Und Akte X hat wirklich viel für Serien an sich gemacht, also für TV-Serien an sich. Und auch für dieses Monster of the Week-Ding. Das ist halt einfach sowas fett, sowas ist Entertainment und so funktioniert Fernsehen. Und nicht, also klar, wenn man sich bei Twin Peaks total langweilt, aber ich habe es auch damals nicht im Fernsehen gesehen, sondern ich habe das im letzten Jahr wegen einem Kumpel geguckt, der mich dazu gezwungen hat, beide Staffeln zu gucken. Und guter Kumpel, by the way. Ja, also er hat halt so davon geschwärmt. Und ach so, okay. Ich glaube, wenn ich es als Teenager, weiß ich nicht, ob es mich da gekriegt hätte, aber so jetzt, so im Nachhinein, finde ich cool. Mochte ich sehr. Lilyhammer haben wir schon gesagt. Als Vertreter für die Anwaltsserien Boston Legal. Ja! Ich liebe Boston Legal. Hab ich vergessen. Boston Legal. Da findet man plötzlich übrigens Charaktere scharf, wo man sich selber sehr erschreckt. Ja, warum zur Hölle findet man James Spader in der Serie scharf? Also ich weiß auch nicht, war scharf bei Stargate, der Film. Ja, so, aber da war er auch noch sehr jung und sehr sexy. Also. Oh, da sah der wirklich noch gut aus. Aber warum finde ich den in Boston Legal scharf? Das ist seine Art. Nein. Aber trotzdem, ich ihn auch. Ja, mega. Für die Krimiserien Castle. Und zwar bitte, wenn dann im Original, Castle gespielt von dem schon genannten Nathan. Ja. Castle finde ich auch super, stimmt. Es ist für eine Crime-Serie, wenn man keine Crime-Serien mag, okay, dann ist das auch wahrscheinlich so nichts für einen, aber die ist gut geschrieben, die haben eine der wenigen Serien, die es schaffen, die haben ja auch dieses Will They, Won't They zwischen Castle und Beckett irgendwie sehr, sehr lange durchgezogen, haben die aber irgendwann dann doch mal zusammenkommen lassen und die Serie funktioniert immer noch und die meisten Serien schaffen das nicht. Also entweder bringen die beiden Charaktere Bones nie zusammen, weil sie nicht wissen, wie sie es, bitte? Bones haben das auch gemacht. Bones hab's auch gemacht. Ich habe Bones nie so viel geguckt, ehrlich gesagt. House, finde ich, muss auf jeden Fall mit rein. Und eine Serie, die in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht gelaufen ist. Französische Serie The Returned. Oh, habe ich gesehen. Großartig. Super geil. Was ist das? Wo kommen die her? Aus dem Supermarkt zurück? Oder? Ja, nein, genau. Die kommen aus dem Supermarkt. The Returned, haben sie Butter dabei. Bevor du einspringst, Frieda, es gibt tatsächlich eine US-amerikanische Adaption. Im Jahr 2014 wird die kommen. Ja. Weißt du, wie die heißt? Was ich gelesen habe, weil ich habe mich auch gewundert, so wie dreist kann man eigentlich sein? Also muss man wirklich alles nochmal für den amerikanischen Markt? Und dann habe ich aber irgendwo gelesen, dass die wohl auf einer anderen Vorlage basiert. Und zwar das gleiche Thema hat. Wenn quasi ich nicht gleich erfahre, wo die her zurückkommen, dann. Ja, ich erzähle es gleich. Aber die wohl, also auf eine andere literarische Vorlage zurückgreifen als Les Revenants, was der französische Titel von The Returned ist. Oh, hier, Multikulti oder was? Nein, das ist eine französische Serie halt. Und, je ne regrette rien. Also The Returned, wie gesagt, französische Serie, super geiler Look, geiler Soundtrack von Mogwai. Geile Atmosphäre, immer so depressiv so ein bisschen, ne? Ja, und genau was für mich dann. Ist eine sehr ruhige Serie, aber die überhaupt nicht auf Schockeffekte setzt. Ja. Trotz des Themas, was ich super fand. Also es ist wenig Situation dabei. Es gibt, glaube ich, mal so eine ein bisschen grafischere Szene. Ansonsten ist es wirklich wenig auf die 12 so. Viel Story. Und zwar passiert in einem kleinen Ort, und man weiß eigentlich immer noch nicht genau warum, passiert in einem kleinen Ort etwas, dass auf einmal tote Menschen wiederkommen. Nach Jahren oder Tagen, ich weiß, also es ist bei jedem anders, der Abstand, nachdem sie wiederkommen. Es gibt zum Beispiel es fängt an mit einer 14-Jährigen, die mit dem Schulbus verunglückt ist und 4 Jahre später wieder nach Hause kommt, überhaupt nicht weiß, was ihr passiert ist, nach Hause kommt und vor ihrer Familie steht und vor ihrer inzwischen 18-jährigen Zwillingsschwester. Und dann gibt's noch einen kleinen Jungen und dann gibt's einen jungen Mann und dann, also es setzt sich sofort und keiner weiß so richtig. Es geht viel mehr darum, wie die Leute damit umgehen, wenn auf einmal Totgeglaubte wiederkommen. Hattest du erzählt, dass sie halt wie Menschen aussehen und nicht wie Zombies? Ja. Ach ja, die sehen aus wie, als wäre gar nichts gewesen. Also wie aus dem Moment, wie in dem Moment, wo sie verschwunden sind. Die haben keine Verletzungen, die haben kein, die haben nichts. So. Warum unterhaltet ihr euch denn bitte gerade im Chat über die Tribute von Kanne? Keine Ahnung. Also ich finde ihn auch super. Im Chat? Skype. Sag mal, Ricky hat so ein bisschen, ne, keiner spielt mit mir oder was? Nein, das macht er mit Absicht. Der trollt ein bisschen rum. Und dann sagt er mal, wie ich, alle anderen trollen immer nur nein. Ja, weißt du, was er mal machen soll? Sich mal trollen jetzt. Wir machen das jetzt. Nein, Ricky, wir haben dich lieb. Okay, das war, ich glaube, mein letzter Honorable Mention. Ich werde wahrscheinlich gleich, wenn Chris loslegt, noch sagen, ah ja, genau, der auch. Aber. Nee, so viel habe ich da gar nicht. Ich gucke gerade noch mal durch. Ich übernehme bei Frieda, habe ich auf jeden Fall hier Castle. Da bin ich dabei. Ich komme bei mir. Bosnige warst du auch dabei? Ja, Bosnige, genau. Die beiden. Ich frage nicht, weil wir haben ja noch einen Platz. So, dann fange ich mal an mit meinen Honorable Mentions. Und zwar ist das zum einen Vikings. Ist eine Wikinger-Serie. Ist die nicht neu? Die ist neu, ja. Ja, genau, die wollte ich auch gerne mal gucken. Die sah auch so schön nach Schmutz und schlechtem Wetter aus wie ja, Game of Thrones. Ja, auf jeden Fall mehr als bei Game of Thrones. Und kommt jetzt auch die zweite Staffel. Da passiert ja auch viel mehr. In Anführungsstrichen. Boah, ihr beide nehmt euch gleich mal ein Zimmer, ey. Lass ja mal ausdiskutieren, bitte. Merkst du, dass ich ruhig wird und weitermachen kann. So, Vikings, dann habe ich die üblichen Dinger, South Park und Family Guy, selbstverständlich, wirklich großartig. Stromberg, 30 Rock, Tina Fey. Ach, ja. Tina Fey. Weil es mich irgendwann genervt hat. Das hat mich irgendwie irgendwann genervt. 30 Rock hat dich genervt? Irgendwann, ja. Also ich fand es am Anfang super, super und dann wird es irgendwann nervig. Ich habe gehört, es wird irgendwann wieder super, super, aber da bin ich irgendwie nicht drüber weggekommen. Mhm. Da ist Childish Gambino auch mit drin, ne? Ja. Ja. Dann habe ich Add a Friend, eine deutsche Serie, die kennt wahrscheinlich die keiner. Zu 30 Rock fällt mir gerade noch ein. Da spielt ja hier Dings mit, der mich nach hier gespielt hat auf der Bühne. Der Ach, Rob Jubel? Nee. Ach, der dich nachgespielt hat. Ach, Jack McBrayer. Ja, genau. Wie heißt der denn, der Serie? Kenneth. Ja, der Portier. Ja. Ja. Das ist ganz schwierig mit euch beiden. Da muss man erstmal reinkommen. Oh, war schon 2 Stunden um und ich bin immer noch nicht reingekommen. Ich finde es auch ziemlich schwierig mit dir. Ihr droppt die ganze Zeit Namen und in eurer Welt machen die alle Sinn. So. Ja, wir tun das übrigens immer so, als würden wir einander verstehen, aber eigentlich denken auch die ganze Zeit richtig schon wieder, aber naja. Ja, eine kleine deutsche Serie, die wirklich sehr charmant ist, wie ich finde, sollte man sich mal angucken. Ja, die will ich, glaube ich, auch sehen, weil ich echt war sehr charmant. Add a Friend möchte ich auch echt gerne sehen, weil ich ja immer noch die Hoffnung habe, dass das aus Deutschland doch irgendwie was Anständiges kommt. Was passiert denn da? Worum geht's da? Da gibt's einen Autounfall und dann liegt der Hauptdarsteller, ich weiß den Namen nicht mehr, liegt dann im Krankenhaus. So. Und, ist das der Deal? Nee. Egal. Das einzige Ding ist, die komplette Serie spielt nur in dem Krankenhauszimmer und er kommuniziert halt über seinen MacBook, Skype, Videochat mit anderen Leuten und hat immer nervige Bettnachbarn und so. Das ist echt ganz geil. Der Chefarzt in der ersten Staffel, das ändert dann, weil in der zweiten ist er halt der Hauptdarsteller dann in der Reha. Da ist es dann ein bisschen größer alles, gibt's auch mehr Schauplätze. Ist übrigens jetzt abgesetzt, gibt keine dritte Staffel. Und das ist alles sehr charmant. Gute deutsche Schauspieler haben sich auf das Nötigste besinnt. Das ist so ein bisschen bissige Dialoge und so. Und das, Add a Friend. Einfach mal gucken. Ich schreibe mir das ja alles auf, was ihr hier jetzt empfehlt, was ich interessant finde. Dann Sherlock natürlich. Martin Freeman. Benedict Cumberbatch. Überspring mal und red weiter. Oh, verdammt. Ja. Was habe ich denn? Bates Motel natürlich. Kennt ihr Bates Motel? Wollte ich auch gucken, ist es gut? Habe ich nur im Internet von gelesen. Ich habe überhaupt nichts davon erwartet. Das kam irgendwie zum Kicker zu diesem Universal Channel. Da wurde dann Bates Motel fett abgefeiert. Fette Werbung, geile Serie aus den USA. Da habe ich mir die erste Folge mal angeguckt und ist großartig. Ist halt das Prequel zu Psycho. Hm. Philipp hat mir das empfohlen. Das ist großartig, die Serie. Kommt jetzt die zweite Staffel auch auf Sky demnächst. Und das ist großartig. Bates Motel ist auch bei mir, wäre es sogar auf Platz 6. Hast du Hannibal gesehen? Nee, leider nicht. Erste Folge habe ich auch nicht, aber ja, und? Funktioniert es? Geht so. Okay. Alle feiern es ab und da will ich halt nicht sagen, es hat mir nicht gefallen, weißt du? Aber wenn es dir nicht gefallen hat, dann sag's. Sei doch mal kontrovers. Wir müssen doch hier auch ernste Fakten und provokative Hast Dinge du auch Game of Thrones gebasht? Ja, stimmt. Das, und nicht nur du. Wink, wink. Dann muss ich natürlich noch meine Kindheit mit ins Boot holen. Und zwar Batman, The Animated Series, Saber Riders und The Amazing Spider-Man aus den 90ern, die Zeichentrickserien beste. Awesome. Finde ich gut. Awesome, dass oder? Ja. Da würde ich auch noch gerne mal die Ninja Turtles. Ja. Die Ninja Turtles. Oh, Ninja Turtles. Ja. Immer ja, auf der Lauer und immer etwas schlauer. Können wir das bitte nächstes Mal als Intro für unseren Podcast nehmen? Wenn du immer zahlst, gerne. Immer etwas schlauer. Auch Frank Zappa hat es doch gesungen. Habt ihr den Trailer gesehen zum Film? Mit den Nasenbären da? Ja, mit den Nasenbären und dieser Mega-Gag, als er eine Turtle das Bandana abmacht und sagt, jetzt erkennst du mich doch. Ja, gut, ist. Sorry, ich kann wirklich, wirklich sehr, sehr leicht zu erheitern. Ist Michael Bay, ne? Steht ja für Qualität. Ja, der steht auch für so einen ruhigen Indie-Dinger. Ja, das ist. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mag ja Michael Bay manchmal. Ich mag ja manchmal, wenn es explodiert. Ich habe auch Bock auf Age of Extinction, oder wie der vierte Transformers heißt. Aber ich werde dann wieder enttäuscht. Dann sitze ich wieder nach 4,5 Stunden Explosions-Epilepsie im Kino und denke mir, ah, das war gar nicht so geil. Nee, ich denke dann immer, worum ging es eigentlich? Wer waren denn da jetzt gerade die Bösen? Ich habe es einfach, mein Gehirn konnte das so schnell nicht sehen. Zu null. Diese Gespräche hatte ich auch schon ganz oft. Und wenn man dann irgendwann mal dieses Old Spark droppt, dann denken alle, ah, der hat's begriffen, ja. Stimmt, ja, da war doch was. Ich, keine Ahnung. Also wir machen Dinos mit im vierten Teil. Uns machst du nichts vor, Chris. Wir wissen, dass du keine Ahnung hast. Keine Sorge. Dinos und Mark Wahlberg, das zieht, glaube ich. Ja. Habt ihr Pain and Gain gesehen von ihm? I love this movie. Das ist so ein geiler Film. Ich hab den schon dreimal. Also raus aus der Unterhaltung. Ich hab den schon dreimal gesehen. Echt? Echt? Ich finde den so geil. Ich find ihn zu lang. Ja, fand ich nicht. Na gut. Super Film. Pain and Gain. Ja. Super Film. Das wär's. Ich hab dann noch Monk, aber ich weiß nicht. Oh, Monk ist glaube ich, eine wirklich It's eine Jungle Serie. Out there. Ab da habe ich auch erschrocken gemacht. Aber echt, als ich über Serien nachgedacht habe, fiel mir Monk auch irgendwann ein. Und dann dachte ich, ja, es ist irgendwie süß zum Weggucken, aber es ist jetzt halt auch nichts, was mich so, wo ich, weißt du? Nochmal? Das hat mich jetzt gar nicht verstanden. So, Jungle out there. Ja, ich krieg da einfach keine große Emotion zu. Ja. So, jetzt Frieda Platz 1. Platz 1, Sherlock. Ja, ey, Mann, ey, Sherlock, ey. Ich wollte doch wieder meinen legasthenischen Trommelwirbel machen. Nun, naja. Achso, also, mach mal. Los. Mach mal wie bei. Nein, wir müssen das alle Sherlock machen. Sherlock. Ey. Ja. Jetzt alle. Wie bei Christmas Vacation, wo die alle vor dem Haus stehen, wenn die Lampen angehen. Ey, das ist übrigens eine Tradition in meiner Familie, gucken wir jedes Jahr zu Weihnachten. Absolut. Ja. Und ich habe auch diese Dinger bestellt, diese Eggnog Elch. Nein, die sind übelst teuer. Ja. Diese Tassen. Nee, ich hab die billige Plastikversion bestellt. Ach so, die gibt's auch echt aus Glas, die sind richtig teuer. Ja, die sind lächerlich teuer. Aber es gibt so billige aus Glas, die zerkratzen halt super schnell, aber so für den Gag sind die ganz geil. Okay. Next. Rammelwirbel. Sherlock. Ach, oh, warte. Okay, warte. Sherlock. Am Boah, Ende echt? Eines lächerlichen Trommelwirbels ist ein Sherlock. Ja, ich finde, Sherlock ist, ich weiß nicht, wie man noch viel mehr richtig machen kann bei einer Serie. Wo fange ich an? Stephen Moffat, Mark Gatiss, haben die entwickelt. Und im Prinzip, also ich meine, wer kennt Sherlock jetzt wahrscheinlich von den Hörern nicht, die noch da sind. Wisst ihr eigentlich, wie viele Leute uns gerade live zuhören? Kann man das sehen? Kann man das? Ricky kann das sehen, aber. Ricky, wenn du uns noch zuhörst und dort nicht irgendwie eingeschlafen bist, dann check mal bitte, weil das würde mich echt mal interessieren. Einfach nur, weil ich Fame geil bin. Sherlock. Fame. Steve Moffat mag. die haben das entwickelt, und zwar im Prinzip Sherlock in die moderne Welt zu holen. Übrigens eine Idee, die auch House zugrunde liegt, so ein bisschen. Also nicht in so einem konkreten Maße, aber die Figur von House ist auch an Sherlock Holmes angelegt. House wohnt ja auch 221 Baker Street Apartment B, wenn ich mich recht entsinne. Sherlock, ja, ich meine, muss man über die Serie noch viel verlieren? Das ist wirklich die Ausstattung ist super. Das Licht ist grandios. Also das mir jetzt, je öfter ich die Folgen gucke, fallen mir so Sachen auf, wie geil das Licht gesetzt ist, wie geil die Kameraführung ist, die grafischen Effekte sind geil. Das Writing ist ein Knaller. Wie findest du diese digitalen Pop-Ins von Handys oder so? Mag ich. Also mag ich wirklich, weil es halt neu war, als sie es gemacht haben. Und es sich nicht abnutzt. Sowas, ohne dass es jemand so lächerlich vorlesen muss oder so. Es ist einfach eine super Idee gewesen, das uns als Zuschauer unterzuschieben, was da los ist. Auch überhaupt die ganze Übersetzung von Sachen, die in den Conan Doyle-Geschichten vorkommen und regelmäßig vorkommen, einfach in eine moderne Version zu übersetzen, dass John Watson also mal ganz einfach kein Tagebuch schreibt, sondern einen Blog führt. Und dass Sherlock Holmes halt das Handy benutzt und SMS verschickt und keine Telegramme. Aber die sind so detailverliebt, dass so Sachen passieren wie wir haben Mrs. Hudson, die Haushälterin, und Arthur Conan Doyle war da nicht ganz konsistent. Der hat sie mal Mrs. Hudson und mal Mrs. Turner genannt. Und was Gatiss und Moffat gemacht haben, ist, Mrs. Turner zur Nachbarin zu machen, die Mrs. Hudson halt ab und zu mal erwähnt. Was halt einfach so eine Detailverliebtheit ist und so ach, das erwärmt mein Herz, weil ich kann die Folgen immer und immer wieder gucken und ich werde immer wieder neue Sachen entdecken und lernen. Und es ist, ich gucke es auch wirklich bis zum Abwinken. Das ist nicht, ach ja, es ist ja nicht ohne Grund mein Platz 1. Sehr verliebt in diese Serie. Ich auch. Ich bin mega verliebt in die. Ich habe die auch alle jetzt schon, also die ersten beiden Staffeln dreimal gesehen und die letzte jetzt zweimal. Und ich habe die letzte auch durchgeguckt. Ich warte ja immer wirklich bei allem, auch wenn es nur drei Folgen sind. Für die, die es nicht wissen übrigens, es sind drei Staffeln mit jeweils drei Folgen, die 90 Minuten lang sind. Jede Folge. Es gibt noch einen unausgestrahlten Piloten, der hat 60 Minuten, der im Prinzip wie der 90-Minuten-Pilot mit leicht abgewandelter Handlung ist. Auch sehr lustig zu gucken, weil es ein Jahr vorher gedreht wurde und oder sogar anderthalb, weil sie den Pilot, also den letztendlich die Folge 1, glaube ich, zum Schluss gedreht haben von der ersten Staffel. Also liegt da noch mehr Zeit dazwischen. Und es ist sehr witzig, die Unterschiede zu sehen, wer da irgendwie genauso beknackt veranlagt ist wie ich. Rock'n'Roll. Ist schon krass, wie steil danach die Karrieren von beiden ging, ne? Von Martin Freeman und von Benedict Cumberbatch. Und umso lustiger, gestern habe ich den Hobbit 2 angefangen, bin eingepennt. Und da treffen sie sich wieder. Finde ich ganz geil. Ja, irgendwie sweet. Also ich liebe diese Serie auch extrem. Ich weiß noch, als ich jetzt die dritte Staffel habe ich bei mir zu Hause auf dem Beamer geguckt, alleine, auch mega zelebriert. Hast du dabei mit deiner Freundin aus Kalifornien getelefoniert? Fuck you. Zimmerleute, immer noch. Und wenn ich mit ihr telefoniert habe, würde ich dir nicht sagen. Okay, naja. Weil wir telefonieren nämlich immer nur in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall habe ich halt wirklich mein Lieblingsessen gemacht und habe mir da wahrscheinlich auch die ganze Storch drin gezogen. Ja. Und ich war so emotional aufgewühlt. Ich habe da bis nachts wollte eigentlich direkt von vorne anfangen, aber es war irgendwie schon um 4 oder so. Konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich war jetzt bei der dritten Staffel so mega aufgeregt. Ich habe die dann live quasi, also mit ein bisschen Zeit versetzt, weil das sonst nicht ging, auf dem BBC-Player geguckt. Und ich saß wirklich davor, also gerade erste Folge, dritte Staffel, und dann ging das Bild immer so 10 Sekunden und dann hielt es wieder an und dann lief wieder 10 Sekunden. Das war, ich war so angespannt und so aufgeregt und habe mich so gefreut und habe so viel gelacht. Und es ist einfach wirklich, also vom momentanen Standpunkt aus, finde ich, eine der besten Serien, die wir haben. Vicky ist jetzt übrigens mit Daniela Bohl befreundet. So. Maria, hast du Langeweile? Hat das wieder Ricky in Chat geschrieben, oder was? Nee, Maria ist auf Facebook. Ich hab's nur auf Facebook gesehen. Geil, dass wir immer tierisch aufpassen, dass wir unsere Nachnamen nicht nennen und so. Ich kann einfach vor. Ja. Super. Nee, aber also, ja, ich könnte, glaube ich, also wenn man mir Fragen zu Sherlock stellen würde, könnte ich, glaube ich, am Stück erzählen. Es fällt mir immer ein bisschen schwer, und weil ich immer denke. Warum habe ich dich letztens bei Quiz Up bei Sherlock geschlagen? Ja, weil du aber auch ein blöde bist. Einmal. Ach so, danach machst du das auch nie wieder. Das ist gleich gewohnt. Nee, aber also was auch an Sherlock übrigens großartig ist, ist nicht nur das Casting von Cumberbatch und Freeman, was halt wirklich ein Glücksgriff war, weil die Chemie on screen ist einfach mega. Und Martin Freeman auch, dass ich ein riesen Benedict Cumberbatch bin, habe ich, glaube ich, etabliert. Aber Martin Freeman ist einer der. Der macht übrigens auch, es gibt jetzt eine Serienadaption von Fargo und Martin Freeman spielt mit. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ist jetzt gerade angelaufen in Amerika. Der ist einer der Schauspieler, die wirklich mit ganz, ganz wenig Mimik Sachen erzählen können. Und es gibt auch diese Story, dass er irgendwie mal gesagt hat, so oder irgendjemand über ihn erzählt hat, dass sie im Skript sogar noch viel mehr Text oft haben für Watson. Aber dass er ganz oft sagt, so, ja, das mache ich alles mit dem Blick. Und das funktioniert. Er macht aber manchmal zu viel mit dem Blick. Finde ich null. Ich finde ihn von seiner ganzen Spielart mit so viel, ach Gott, jetzt wird's ein bisschen krass, aber mit so viel Subtext und mit so viel, ich finde ihn sehr subtil eigentlich. Weil er sehr, sehr viel mehr transportiert, als eigentlich dringend notwendig wäre. Fürs Verständnis. Aber es macht seinen Charakter sehr tief. Der ansonsten ziemlich weit in den Hintergrund drücken würde. Wie findest du den Sherlock, Chris, hier? In ja gut, war ja auch bei meinen Honorable Mentions. Ja, finde ich super. Dritte Staffel habe ich noch nicht gesehen. Ach Gott, guck's dir bitte an. Das ist so super. Aber ich ganz kurz noch, das Casting an sich auch. Mark Gatiss, einer der Schaffer der Serie. Also Stephen Moffat und Mark Gatiss sind übrigens auch sehr, sehr involviert in, also Moffat noch sogar noch mehr als Gatiss in Doctor Who. Gatiss hat auch eine Episodenrolle gehabt in Dr. Who und hat aber auch Folgen geschrieben. Und Gatiss spielt Mycroft. Großartig, wie ich finde. Und da ist aber auch jede Nebenrolle, finde ich, ist ganz, ganz toll besetzt in Sherlock. Das ist einfach, die haben ein Casting-Händchen. Ich fand den Cliffhanger so übelst geil von 1 zu 2. An diesem Pool, oder erinnere ich mich da falsch? 1 zu 2, ja. Pool. Nee. Den hatte ich zum Glück nicht, weil ich habe da erst angefangen, als schon beide draußen waren. Ich habe auch alle 6 Folgen hintereinander geguckt, ja. Naja. Aber es ist geil gemacht und es ist auch geil aufgelöst. Also das ist einfach, die Auflösung ist so simpel und so gut einfach. Es ist grandios. Und sie bleiben immer in den Charakteren, also den Charakteren treu. Es passiert. Also mir ist in der Serie noch nichts aufgefallen, wo etwas für den Charakter, für irgendeinen Charakter Unlogisches passiert ist, nur weil sie es nicht besser hingekriegt haben. In der Charakterentwicklung. Das ist echt, echt cool. Ich habe bisher auch erst einen wirklichen Fehler gefunden und das ist ein Schnittfehler. Es gibt eine Szene, wo sich John Watson 2-mal eine Jacke anzieht. Das ist der einzige Fehler, den ich bisher in der Serie gefunden habe. Jetzt bin ich aber auch fertig mit Sherlock. Ich entschuldige mich für diesen kurzen Ausraster von 10 Minuten. Wussten das alle, oder ich zumindest. Ich war darauf vorbereitet, dass ich mir einen Platz 1 aussuche, dazu aber im Prinzip gar nichts sagen werde, sondern das direkt an dich abgebe. Das tut mir leid. Ja, also wer Fragen zu der Serie hat, meine E-Mail-Adresse und so. Okay. Hm? Ja. Aber ich bin ja sehr gespannt jetzt, was Ding Ringeldings 1 ist. War das jetzt bei euch beiden Platz 1? Genau. Ja. Sag mal, aber das war jetzt für die ganz schwer verständlich, ne? es ist ganz mein Platz 1. Ist ja unspektakulär. Sorry. Mein Platz 1 ist eine Aaron Sorkin-Serie, und zwar The Newsroom. Kennt ihr die? Oh ja, hab ich gehört. Kenne ich Ausschnitte von. Als Serie. Mit einer einen krassen Szene, die so ewig im Internet kursierte. Ich will dich auch gar nicht, ich will dich gleich davon mehr reden hören. Wir sind bloß gerade noch 2 Serien eingefallen, die wir in den Honorable Mentions nicht überhaupt gar nicht erwähnt haben, wo ich aber glaube, dass The Wire. Ja, The Wire, ja. Und Mad Men haben wir auch. Homeland. Habe ich gesagt. Homeland haben wir auch nicht erwähnt. Nee, Homeland hast du nicht gesagt. Nee, aber Mad Men. Du hast es bei Christina Hendricks erwähnt, genau. Und Frieda, West Wing. Ein Elefant vergisst nie. Ach so, nee, so meinte ich das. Ach, komm jetzt mal auf. Ich habe ja schon keinen Anstand mehr, aber das, also. Nee, ist das alles fein. Chris? Du wolltest gerne. Ja, bitte. The Newsroom, für mich die beste Serie, aber auf Platz 2 hätte ich im Prinzip gar niemanden hätte wählen können. Mit meilenweitem Abstand, weil. Ja, Will McAvoy ist die Hauptfigur, gespielt vom großartigen Jeff Daniels. Ach, den liebe ich auch so. Ist so fantastisch gut. Er ist Nachrichtensprecher beim ANC Network und ist da so das Aushängeschild, ist das Gesicht der News, der 20 Uhr News, glaube ich. Und ja, nach irgendwie einer Folge oder zwei wird die komplette Crew von ihm abgezogen zu einer anderen Sendung, die irgendwie mit Qualität so ein bisschen gepusht wird, und er durfte sich daraufhin selbst eine eigene Crew zusammensuchen, zusammenkaufen, unter anderem auch Mackenzie McKay, das ist seine Ex-Freundin oder Ex-Frau, als Produzentin. Da hat man eigentlich gedacht, da bekommt man definitiv was geboten, also, dass sie sich dann die Haare bekommen etc. Nee, ist irgendwie dann nicht so. Ich will jetzt auch nicht unbedingt alles, alle Details Serie. Irgendwie der ersten Staffel oder zweiten. Ja, genau. Und er packt Designs, die teilt sein neues Team und so. Und sein Ziel ist es halt, nicht diesen Sensationsjournalismus zu frönen, wie es irgendwie alle machen, so, ne? Weiß ich nicht. Irgendwas abhypen wie sonst was, sondern er möchte einfach in der Tradition der alten großen amerikanischen Fernsehmoderatoren oder Anchormans, Nachrichten-Anchormans, ja, wieder Fakten sprechen lassen, Fakten für sich sprechen lassen und ja, so tiefer in die Materie eingehen und nur wirklich Fakten sprechen lassen, nicht nur irgendwelche dahingestellten hypothetischen Sachen, die andere News-Nachrichtensender oder komplett RTL macht. Und das ist so großartig, weil er sich damit halt komplett die Quote zum einen verhämmert, weil die Leute schalten natürlich nur Sachen ein, ja, die auch irgendwie spektakulär sind oder irgendwie übelst abgehen. Und dann gibt's einen Disput mit den Chefs von ANC und er wird auch geschützt so ein bisschen von dem Produktionsleiter oder von dem, ja, von dem Typen, der die ganze Sendung irgendwie so ein bisschen ins Leben gerufen hat. Und das ist so wahnsinnig gut. Das spielt wirklich nur in diesem Newsroom, ab und zu auch nochmal in einem Restaurant oder so oder bei wem anders zu Hause, aber zu 90% nur in diesem Newsroom. Das ist so unfassbar geil, lustig, dramatisch. Die erste Staffel spielt zum größten Teil oder handelt von dieser Deepwater Horizon Geschichte, ne, von diesem, ja, von dieser Bohrinsel. Ja. Und da ging es halt auch darum, da kann man auch ganz geil den Aufhänger dieser Serie finden. Es gibt anscheinend in jeder Newsredaktion so ein Screen, verschiedene Nachrichten drauf und dahinter sind so Lämpchen. Bei grün kannst du berichten, so. Da sollte man definitiv dann direkt on air gehen und berichten über sonst was. Und er berichtet halt auch das eine oder andere Mal schon, wenn die Lampe schon nur auf orange ist und er seinen Leuten halt vertraut, weil irgendwer bei irgendeinem anderen Kasper, bei irgendeiner BP-Firma einen Bekannten hat und sagt, ja hier, dem kannst du vertrauen, glaub mir, die Deepwater Horizon verliert so und so viel Öl grad. Und ja, dann geht er halt on air, ohne Okays der Produktion. Und ja, ist dann irgendwie der King, weil er komplett war, mal ins Schwarze getroffen hat. Kann natürlich auch mal ins Auge gehen, wie in der zweiten Staffel. Ist für mich die mit Abstand beste Serie, die es überhaupt gibt. Und, wer hätte es gedacht? HBO natürlich. Ich wollte gerade fragen, welches Network und wie viele Staffeln und läuft sie noch? Und zweite Staffel, dritte Staffel kommt jetzt demnächst. Ah, okay. Ja, awesome. Ja. Jeff Daniels ist, die komplette Crew ist großartig. Natürlich gibt es dann auch so Techtelmechtel innerhalb der Crew von ihm und es ist fantastisch. Es ist perfekt besetzt, perfekt geschrieben. Natürlich viel schneiden muss man da nicht, weil bei Sherlock gibt es ja schon die eine oder andere Szene, wo es auch mal ein bisschen flotter zur Sache geht und wo man auch mal sich geprügelt wird, ne? Wie am Ende der zweiten Staffel war es, glaube ich, ne? Mhm. Neben diesem Zirkus. Wo waren das nochmal? Das ist Blind Bank. Zweite Staffel? Nee. Ja. Genau, also sowas. Nee, Blind Banker ist zweite Folge, erste Staffel. Ah, ja. Die zweiten sind immer nicht so gut. Ist großartig und für mich die beste Serie mit kompletten Abstand. Ja. The Newsroom. Super geil. Finde ich gut. Ja, also ich habe da jetzt Bock drauf. Ich habe mir das auch gleich notiert. Ich frage mich gerade, wann ich die geguckt habe. Ich kann mich erinnern, ich glaube zwei oder drei Folgen geguckt, fand die super cool und habe aber nicht weitergeguckt. Das heißt, das ist ja des Öfteren so, oder? Ja, aber ich glaube, das ist bei mir meistens im Urlaub und ich frage mich gerade, da muss die letzten Sommer angefangen haben. Aber du fandest das gut, ja? Ich fand super gut. Aber ich habe die auch seitdem, also als du die jetzt gerade genannt hast, dachte ich, ach krass, ich habe seitdem auch nicht mehr an diese Serie gedacht. Mhm. Spricht mit Sicherheit nicht für die Serie, aber... Nee, also manchmal, ne, du weißt ja, das Leben kommt dazwischen und so. Ne? Das Leben in Anführungsstrichen. Ja, man hat ja auch immer nur begrenzte Zeit, auch wirklich irgendwie Serien zu genau. Du kannst ja maximal irgendwie 2-3 Serien am Stück, also oder gleichzeitig irgendwie wirklich intensiv verfolgen in der Story. Also ansonsten ist es ja nur noch... Ich erwische mich auch irgendwie oft so dabei, wie ich totale Scheiße gucke. Ich gucke zum Beispiel auf Netflix im Moment Drop Dead Diva, eine völlig beschissene Serie über... ein ganz dünnes, hübsches Model, was stirbt und dann im Himmel aber irgendwie auf den Return-Button drückt und dann im Körper einer dicken Frau wieder aufwacht. Was? Und jetzt plötzlich klug ist, aber noch all ihre Erinnerungen von ihrem hübschen Leben hat, aber jetzt klug ist und Anwältin, aber dick. Und, ja, und? Da habe ich jetzt schon drei Staffeln geguckt. Die läuft bei mir immer so im Hintergrund, wenn ich aufräume und abwasche, weil ich da nichts Gutes gucken will, damit ich nichts verpasse. Aber ey, ich weiß, keine Ahnung. Das ist ja keine Serie, wofür man sich irgendwie schämen müsste. Eine Serie, wofür man sich schämen müsste, ist ja meiner Meinung nach so Kaliber wie Alarm für Cobra 11. Also, das kommt nicht auf Netflix. Da verstehe ich wirklich nicht, wie das krank sein kann. Also. Das raff ich auch nicht. Aber mir ist auch gerade noch aufgefallen, eine Serie, die keiner von uns heute auch nur mit, also mit Abstand auch nur angekratzt hat. Und die wäre vor 5 Jahren, hätte ich wetten können, wäre die irgendwo gelandet, zumindest in den Honorable Mentions, ist Lost. Keiner redet über Lost. Maria gerade aufgelegt? Ja, wahrscheinlich ist da irgendwie, ich glaube, die kommt gleich wieder. Okay. Wenn sie, ja, wenn das geht. Habe ich auch nur, habe ich nicht zu Ende geguckt. Ja, ich habe Lost, Maria. Hast du Lost geguckt? Oh, ich habe Lost gar nicht durchgebinged. Echt? Durchgebimscht. Mich habe ich durchgebimscht. Also, Ich hab irgendwie da nie den Anschluss gefunden. Also ich habe es irgendwie nie, keine Ahnung. Und deswegen, also mir fehlt auch nichts, aber ich kann auch nicht mal sagen, ob die gut oder schlecht ist. Also Lost war gerade die ersten beiden Staffeln unfassbar gut. unfassbar gut. Eigentlich müsste man, hätte ich Lost mit reinnehmen sollen, aber nur die ersten beiden Staffeln. So krass spannend. Ich habe jedes Mal am Ende einer Folge gedacht, scheiße, ich muss noch eine gucken. Weil immer so ein krasser Cliffhanger es so. Es sind immer so viele Folgen pro Staffel. Was sind das? 24 Stück oder so? Ja, irgendwie so. Aber es war so spannend, Leute. Habt ihr auch Probleme mit langen Serien? Nee, ne? Ich nicht. Also ich nicht, mir ist es egal, ist egal, wie lange die läuft. Siehe Sopranos? Ja, ist, glaube ich, auch schon die Ausnahme. Also ich hab kein Problem mit irgendwie langen Serien, weil ich nicht auf ein Ende hingucke. Ich habe auch noch eine Serie vergessen. Mir fällt auch gerade noch eine ein. Ich bin inzwischen ein Fan von diesem britischen Miniserien-Ding. Also irgendwie Luther, 3 bis 6 Folgen. Ja, genau. Luther will ich auch unbedingt noch gucken. Also ist ganz weit oben auf meiner Liste von Sachen, die ich gucke. Aber gerade bei britischen Serien, Misfits. Habt ihr Misfits mal gesehen? Oh, super. Angefangen. Super. Findet Ricky ganz geil. Ich finde halt den einen Misfits total scharf, der jetzt auch im Game of Thrones mitspielt. Oh, ja. Ivan Rian. Ich glaube, weiß nicht, wie der heißt. Ivan Rian. Der macht auch Musik gar nicht mal so ganz schlecht. Oh Gott, habe ich viele Serien vergessen. Ist ja peinlich. Aber was heißt, na, hau mal noch 2, 3 raus, weil wir können ja dann auch mal. Ich habe Chuck vergessen, Curb Your Enthusiasm. Oh, Chuck. Oh, das wäre bei mir, glaube ich, auf 5. Was? Chuck wäre bei mir, glaube ich, auf 5. Ah, ja. Wie kann man denn so? Naja, gut. Jetzt auch ich habe Curb Your Enthusiasm vergessen, Eastbound and Down habe ich vergessen. Naja. Entourage habe ich vergessen. Extras, Friday Night Lights. Hab ich nie gesehen. Finde ich blöd. The Good Wife finde ich auch so toll wegen Josh Charles. The Shield. Naja. Shield, ja. Das Problem ist aber auch, es kommen halt irgendwie gerade so. Ich habe gerade meine Festplatte aufgemacht übrigens. Ja. In den letzten 4, 5 Jahren kommt halt auch regelmäßig so viel Gutes nach. Ja. Also da ist auch immer mal viel Chuck, in so einer Chuck neuen. Chuck hätten wir erwähnen müssen auf jeden Fall. Es kommt halt irgendwie mit jeder Saison irgendwie kommt ganz viel Neues auf den Markt. Und davon kannst du irgendwie 90% eigentlich knicken. Aber da sind immer noch so reicht ja trotzdem, wenn da auch nur 3, 4 Perlen dabei sind. Ja. Ja. Und dann musst du halt und dann musst du die gucken. Du musst aber auch noch die ganzen anderen Sachen von vor 15 Jahren aufholen. Und das ist schon eine Menge Arbeit, die wir hier uns für euch machen, liebe Hörer. Ich habe nicht eine einzige Serie gesehen, bis wir diesen Podcast angefangen haben. Man sagt hier Top 5 und da will ich mir natürlich ein Bild machen. Ich stell mal vor, es gibt irgendeine Top 5 mit irgendwelchen Urlaubszielen oder so, dann haben wir Stress. Merkst du? Na, also ich muss dann erstmal anfangen zu reisen. Ach so. Ach so, ja. Aufgegriffen. Naja, da hast du recht. Ja. Hey, wir sollten jetzt nochmal eine Runde Eigenwerbung machen. Ja, nämlich. Für unseren Podcast. Was? Und nochmal so eine kleine Info-Ecke hier. Info-Ecke. Ja. Mhm. Gibt es da einen Trailer für? Den Info-Ecken-Trailer? Ja. Du. Die Info-Ecke. Ja. Ja, warten. Also als erstes können wir ja gleich erstmal sagen, weil wir gerade auch über die Hörer gesprochen haben, dass, wie einige von euch vielleicht Sherlock-mäßig geschlussfolgert haben, nach dem Hören der ersten Folge und nach dem Hören der Folge heute, dass Top 5 ein roter Faden ist bei uns. Und wir sind dann natürlich total offen für eure Vorschläge, was für Top 5 wir besprechen sollen. Oder die andere Gruppe. Sind wir eigentlich noch mehr als wir und die andere Gruppe vom letzten Mal? Wir haben noch einen in petto. Einen einzigen, der alleine nächsten Mai loslegt, oder was? Also wir haben Philipp, wir haben Roman, wir haben Ricky, wir haben mich, wir haben die Möpse, Maria und Frieda und wir haben Pocho, meinen Kollegen vom 4N211er Fußball-Podcast. Ah ja. Ja, das wär's dann auch schon. Wir versuchen den Tobi auch noch, den Kumpel vom Ricky, ist in Fachkreisen sagt man der beste Mensch der Welt. Wir versuchen ihn noch zu animieren, hier mal reinzukriegen, aber er hat Besseres zu tun. Und das hat er auch. Philipp hat dann noch seine Zelle Leute, da kann er auch noch mal jemanden anhauen. Nein, macht jetzt, nicht mit. Irgendwer wir müssen ja auch nicht jeden Dahergelaufenen hier in dieses Projekt lassen. Also mal ganz im Ernst. Darf ich mal kurz sagen, wenn Sie irgendwie Vorschläge haben für die Top 5, warst du da schon, Maria? Ja. Inhaltlich? Ja. Dann unter facebook.com/dasleitmedium oder auf Twitter @dasleitmedium oder per Mail an mail@dasleitmedium.de. So. Wirklich? Ja, toll gemacht, würde ich sagen. Macht man dir nichts vor. Nee. Die nächste Folge hat Ricky uns aufgetragen, uns zu sagen, kommt im Mai. Mhm. Die macht dann irgendwer alleine, ja. Offensichtlich. Die macht alleine. Aber er muss auch 3 Top 5 Top-Listen machen. Ja. Mit 2 gespaltenen Persönlichkeiten. Und auch so mit unterschiedlichen Stimmen sprechen. Ja, und sich auch bitte miteinander streiten und anzoffen von wegen Anführungsstriche und so. Ja. Der schizophrene Podcast. So einen könnte ich auch mal machen. Ja, ihr lacht. Ey, Fräulein, wenn du willst. Teile von mir auch. Massalene. Ja, und ansonsten, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, was wirklich ein sträfliches Versäumnis ist und absolut nicht wieder gut zu machen ist, außer mit 2 Wochen Urlaub nehmen und alle Folgen rückwärts durchhören. Frieda und ich kommen aus dem wundervollen kleinen Podcast. Ein Mops kam in die Küche. Aber selbst pluggen ist doch cheap. Ich plugge euch. Okay, plug uns mal. Wenn ihr wirklich mal den absolut besten Podcast habt. Ist Pluggen nicht irgendwas irgendwo reinstecken? Ja, macht ja bei euch dann Sinn. Wenn ihr wirklich mal den charmantesten, intellektuellsten, anspruchsvollsten und unfassbar herzerwärmsten Podcast mit Frieda und Maria hören wollt, dann geht auf Twitter unter @mobscast und auf Internet ein Mops kam in die Kirche. Küche. Da könnt ihr das googeln und dann findet ihr da eine Homepage, findet ihr da ein Feed, alles. Mops, wird ja auch schon vom Mopscast-Universum gesprochen, also ihr könnt Teil sein. Für mich der beste. Die Mops-Unity, absolut. Für mich einer der unterhaltsamsten Podcasts, die es überhaupt in Deutschland gibt. Das muss ich wirklich mal jetzt ungelogen und ehrlicherweise so sagen. Ganz süß. Dankeschön. So. Sag mal, der Chris, war das nicht so ein Süßen? Ich habe die Anführungsstriche gerade ganz genau gesehen. Nee, da waren überhaupt keine Hände, waren alle auf dem Tisch, wir haben alles gesehen. Okay. Ich glaube, wir sind durch, oder? Nee, ich habe mich geplagt, du uns auch. Frieda muss jetzt dich plagen, was auch immer das bedeutet. Und falls ich rausgehen soll, sagt mir das. Ist das unangenehm, wenn man mich plagt, braucht man nicht. Das ist uns egal. Ich gehe aber mal echt davon aus, dass die Hörer vom Leitmedium Ricky und dich wirklich schon kennen. Also wir Ecken zwar Ever MMA Radio. Ja. Ich glaube, und ihr seid eine Bank. Seht mal eine richtig fette iTunes-Runde, Leute. iTunes-Podcast-Runde. Vom Folgequatsch-Podcast von Philipp, guten alten Folgequatsch-Podcast mit Philipp, Ricky und Mia. Kennt ihr den eigentlich noch? Da haben wir Podcasts bewertet. Ach, echt? Ja, haben wir gemacht und es war auch geil. Aber dann meinte irgendwie Ricky, weiß nicht, ins Kloster oder zum Koran zu konventieren, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Irgendwie ist es dann explodiert, das Projekt. Aber na gut, ja, das wäre es dann eigentlich, oder? Ja. Ich fand es sehr schön mit euch. Ich fand uns auch super. Ich fand es wirklich sehr toll. Es war knackig kurz, 2,5 Stunden. Das kann man auch mal für 15 Serien machen. Absolut. Mhm. Ich finde ganz ehrlich, da hätte ich mit mehr gerechnet. Wir waren relativ schnell. Ich war ja überrascht, dass die erste Folge nur 1,5 Stunden gut ging, ne? Da war ich überrascht. Ich dachte, da fehlt eine Null irgendwo. Ach, ich war nur so kurz, ich habe gar nicht auf die Zeit geguckt. Ja. Hört euch auf jeden Fall nochmal die letzte Ausgabe rein mit den Top 5 Comedians. Was in der nächsten Ausgabe drankommt, das wissen wir gar nicht. Vielleicht habt ihr da ein Mitreden. So sieht's nämlich aus. Vielleicht habe ich da gerade ein Wort erfunden. Also ich verabschiede mich. Ja. Und mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden und hoffe, dass es nicht das letzte Mal war. Ich befürchte es nicht. Sehr süß. Allen eine gute Nacht und auf bald. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Light medium.